Hallo und herzlich willkommen zum Concast News Podcast 05/2021, in der wir die News aus dem April besprechen. Wir, das bin unter anderem heute ich, der Lasse, und an meiner Seite heute mal wieder dabei der Philipp. Hallo Philipp. Schönen guten Abend. Und der liebe Olli. Hallo Olli. Hallo, ich bin wieder mit dabei und ich freue mich. Und der gute Johannes. Hallo Johannes. Hallo alle zusammen. Ein ereignisreicher Monat liegt hinter uns, zumindest wenn wir die japanischen Angelegenheiten ansehen. Wenn man weiß, dass April ist der Filmstart und deswegen war es diesmal in Japan auch beschäftigt, aber wir hier in Deutschland hatten auch einiges zu tun, zumindest für uns im Con-Forum, denn ihr wisst es, im Mai startet unser jährlicher Con-Forum Charakter-Contest und so war es auch dieses Jahr wieder der Fall, dass wir im April davor einen Livestream gehostet haben, wo wir die Regeln erklärt haben und die Gruppen ausgelost haben. Und das hat dieses Jahr wieder Johannes übernommen. Ja, ist korrekt. Hat wieder sehr viel Spaß gemacht tatsächlich. Es waren wieder einige dabei im Livestream und ist wie jedes Jahr wirklich so ein kleines Highlight, dass wir das machen, weil das bietet natürlich auch den Zuhörern euch die Möglichkeit zu interagieren mit uns über den Live-Chat und so. Und das hat auch wirklich toll geklappt und macht uns als Moderatoren, glaube ich, da kann ich für alle sprechen, immer sehr viel Spaß und auch die Auslosung zu verfolgen. Und wir wissen ja selber nicht so genau, welche Gruppen sich bilden, welche Charaktere wo reingelost werden und so. Deswegen ist es auch für uns immer sehr spannend. Und war auf jeden Fall ein tolles Event und ich bin froh, dass das bislang immer so gut funktioniert. Ja, das bin ich auch und mein persönliches Highlight im Stream war dann, als Kaito Kid in die Gruppe gewotet wurde und wir hatten den User Kaito Kid im Chat und er schrieb dann, wählt mich, wählt mich. Ja, das war wirklich gut. Der Charakter-Contest ging, wenn ihr heute pünktlich den Podcast am Sonntag hört, gestern schon los mit der ersten Gruppe und heute läuft dann wieder dementsprechend eine Gruppe und das geht den ganzen Mai über. Und wenn wir uns dann im nächsten Podcast wiederhören, können wir schon darüber reden, wie der Charakter-Contest gelaufen ist. Und dann sind wir schon mal gespannt, wer dann am Ende des Monats gewonnen hat. Es fällt einem wirklich schwer zu sagen, wir haben ja schon ein paar Prognosen gehört, Spekulationen in unserem Livestream. Der Forenadministrator Kirito Asuna ist sehr überzeugt davon, dass dieses Jahr ihre Kisaki gewinnt, die ja letztes Jahr sogar bis ins Halbfinale gekommen ist. Und letztjähriger Sieger war Wataru Takagi, auch ein Charakter, wo man nicht unbedingt hätte denken können, ja, der gewinnt bestimmt, wenn Charaktere wie Heiji Hattori und Kaito Kid noch nie gewonnen haben. Aber der Forum Charakter Contest hat auch immer so ein bisschen seine eigenen Regeln und Dynamiken. Und da bin ich auch schon mal sehr gespannt darauf, wie es dieses Jahr ablaufen wird. Wie gesagt, wenn ihr diesen Podcast hört, ist die erste Gruppe vielleicht sogar noch am Laufen, wenn ihr ganz pünktlich dabei seid beim Concast. Und dann könnt ihr vielleicht jetzt noch abstimmen und jetzt noch mitmachen. Alle Infos dazu findet ihr bei uns im Con-Forum. Gut, dann kommen wir zum Anime in Deutschland. Da haben wir erstmal bezüglich der Filme eine Backlog-News, denn Crunchyroll hat mal wieder abgeliefert und den Con-Backlog, den es auf anderen Plattformen gibt, in ihren Katalog reingeschaufelt. Diesmal waren es die Filme 11 bis 16. Da werden vermutlich dann demnächst auch noch weitere Filme folgen. Aber auf jeden Fall, die große Crunchyroll-Con-Offensive geht aktuell weiter. Ja, war ja zu erwarten, dass es so passiert. Wir haben ja schon vorher ein bisschen über die Entwicklung gesprochen. Ich glaube, im letzten Monat schon, als die Staffeln dazugekommen sind, dass es weitergehen wird. Und entsprechend ist diese Entwicklung jetzt nicht ganz unerwartet. Aber ich hatte auch gesehen, auch im Livestream und so, wird schon nach der Staffel eher gefragt, also nach der aktuellsten Staffel, wann die denn da hinkommt. Und nicht so sehr nach den Filmen. Aber ist natürlich nicht schlecht, wenn da ein bisschen was nachkommt und Leute im Crunchyroll-Abo jetzt sagen, hey, möchte ich mir jetzt auch die Filme mal ansehen. Vielleicht hatten sie ja noch nie gesehen. Haben jetzt die Möglichkeit dazu. Ist dann auf jeden Fall cool, wenn da das Angebot auch bei den Filmen noch ein bisschen ausgebaut wird. 7 Filme kann Crunchyroll jetzt maximal noch nachschieben aktuell. Weiß nicht, wie sie sich das aufteilen oder ob sie überhaupt schon Film 23 bringen wollen. Und dann steht dann ja noch die potenziell 5. Staffel im Raum, wo jetzt aber auch erst letzten Monat, beziehungsweise noch am 1. April, aber hatten wir schon im letzten News-Podcast besprochen, erst die finale DVD-Box draußen ist. Also ist vielleicht da das Interesse, die 5. Staffel noch ein bisschen länger nur auf DVD-Boxen und auf Anime On Demand zu halten. Vielleicht aber auch nicht, und wir reden schon im nächsten News-Podcast drüber, über die nächste Welle, die Crunchyroll rüber geschafft hat. Kann ich mir ehrlich gesagt sogar vorstellen, dass Crunchyroll noch weiter nachschieben wird. Sei es jetzt bei den Folgen oder bei den Filmen. Auf jeden Fall ist man momentan ja sehr stark dabei, das Conan-Angebot auszubauen. Hat ja erstmal am Anfang, ich glaube, die 111 Folgen online gestellt. Dann ging es ja rasant weiter mit ja, die zweite Staffel komplettiert, dann dritte, vierte Filme. Magic Kaito Kill the Phantom Thief, die Gosho Aoyama Short Stories sind da auch dort. Also man hat ja wirklich massiv aufgefahren, alles das, was bei Anime On Demand eben, oder vieles, was bei Anime On Demand eben schon ist, jetzt auch bei Crunchyroll zu zeigen. Und dementsprechend kann ich mir auch gut vorstellen, dass so die restlichen Filme noch zeitnah nachgelegt werden und dass es die dann auch komplett alle bei Crunchyroll gibt, genauso wie es sie auch schon bei Anime On Demand alle gibt und seit kurzem auch bei Amazon Prime Video alle. Da ist uns oder mir zumindest gar nicht bekannt, wann die letzten Filme dort veröffentlicht wurden. Das ist bei Amazon Prime Video ein bisschen heimlich still und leise geschehen, haben sie das ins Programm aufgenommen. Aber da kann man tatsächlich auch alle Filme gucken, wenn man möchte. Ist dort aber, ja, ich würde sagen, unverhältnismäßig teuer. Da haben wir auch schon häufig mal drüber gesprochen. Ja. Ja, das Angebot auf Amazon Prime ist, wenn man sich das auf Crunchyroll oder auf Anime On Demand ansieht, leider nicht sehr attraktiv. Aber wir haben ja immer betont, auch wenn das nicht das attraktivste Angebot ist, ist es ja trotzdem gut, wenn man auf möglichst vielen Plattformen vertreten ist. Genau, um noch kurz zu sagen, warum es nicht attraktiv ist, weil es eben nicht in dem Angebot von, also in dem Abonnement von Amazon Prime Video oder Amazon Prime enthalten ist, sondern weil man sich die Filme eben einzeln kaufen muss digital und das auch für, glaube, teuer Geld, ich weiß nicht, 15 € oder so, irgendwie die Richtung war es. Also da kann man sich fast gleich die richtige DVD oder Blu-ray kaufen, bevor man da bei Amazon Prime Video zuschlägt. Während es die Filme ja bei Anime On Demand und Crunchyroll im regulären Abonnement gibt, das halt nicht so teuer ist. Natürlich, wenn man es länger hat, das Abo, dann ist es teurer, ja, logisch. Ja, also nochmal konkret 14,99 € für SD und 19,99 € für HD bei den Filmen, wo HD verfügbar ist. Es gibt keine Leihoption für die Con-Filme und es gibt keine japanische Synchron und Untertiteln auf Amazon Prime Video. Das heißt, man ist ungleich teurer. Es gibt keine Leihoption, kein Abo und keine japanische Originalfassung. Das ist schon insgesamt im Vergleich zu dem, was man auf Anime On Demand bekommt, in allen Umfängen her, in allen Belangen her, das deutlich schlechtere Angebot. Aber wenn man eben nur auf Amazon seine Filme guckt, aus welchen Gründen auch immer, dann kann man das da immerhin tun. Ja, ein Grund wäre natürlich, wenn es zum Beispiel keine Anime-on-Demand-Fernseh-App gibt oder Konsolen-App oder überhaupt eine App und man sagt, okay, ich nutze nur noch Apps und dann hat natürlich Amazon eine App und diese Anbieter zum Beispiel eher nicht. Crunchyroll hat ja Gott sei Dank ein paar Apps, aber ja, ne, also insgesamt eher unattraktiv, was es auf Amazon zu bieten hat. Und ich glaube, um nochmal auf Crunchyroll zurückzukommen und Anime On Demand, ich glaube nicht, dass die Staffel 5 dann auf Crunchyroll kommt, wenn sie noch, also zumindest nicht komplett, wenn sie noch nicht bei Anime On Demand gezeigt wurde. Also ich glaube, da wird man den Zeitplan anhalten und sobald dort dann alle Folgen verfügbar sind, wird man dann auch auf Crunchyroll nachziehen. Was die Serie angeht und die Filme, das kann ich mir schon vorstellen, dass das zügiger oder zeitnaher passiert. Apropos Filme und zeitnah. Wir sind ja jetzt, wenn ihr diesen Podcast hört, schon im Mai. Der April liegt hinter uns. Und im April sollte ja Film 24, Detektiv Conan, The Movie, Doppelpunkt 24, The Scarlet Bullet, beziehungsweise die scharlachrote Kugel, bei den Kase Anime Nights im Kino laufen mit deutscher Synchro, weil der japanische Lizenzgeber sich einen weltweiten Kinostart wünscht. Dazu hatten sie auch extra einen Trailer und so veröffentlicht. Und dieser Termin am 27. April ist jetzt nicht passiert. Dazu muss man sagen, es gibt also öffentliche Kommunikation dazu, gab es im Prinzip gar nicht. Es gab dann bei uns im Discord User, die haben Kase angeschrieben, gibt ja Kontaktformulare und so auf deren Webseiten. Da wurden dann so Dinge wohl gesagt von Kase-Mitarbeitern wie: den 27. April als Termin haben wir nie bestätigt. Was dann mehrere User auch bei uns schon gesagt hatten, ist ein bisschen gewagt, weil wir erinnern uns, es wurde ja ursprünglich die Kase Anime Nights angekündigt. Und da war im Terminplan, das kann man auch in der Wayback Machine nachgucken, die auf der Webseite von Kaze waren die ursprünglichen Termine. Millennium Actress, ein Film, der kommt am 27. April und Detective Conan kommt am 25. Mai. Das war die ursprüngliche Ankündigung. Und dann kam wenig später eine News von Kaze, wo gesagt wurde, weil eben der japanische Lizenzgeber sich den weltweiten gleichzeitigen Start wünscht, Zitat, tauschen Detective Conan und Millennium Actress die Plätze. So, wenn man das sagt, dann finde ich schon sehr gewagt, hinterher zu sagen, wir haben aber nie bestätigt, dass Conan am 27. April kommt. Ein anderer Kasee-Mitarbeiter hat dann wohl irgendwie gesagt, dass eine andere News, wo gesagt wurde, dass wir ein paar Termine verschieben müssen, gleichzeitig auch bedeutet hat, dass alle anderen Termine auch unklar sind und nicht mehr bestätigt sind. War scheinbar so gemeint laut einem Mitarbeiter, aber wie gesagt, eine öffentliche direkte Kommunikation gab es dazu nicht, nur eben Antworten auf einzelne User, die dann irgendwelche E-Mails geschrieben haben. Und ja, das sind, wie ich finde, mehrere dicke Kommunikationspannen. Da ist einiges nicht optimal gelaufen. Und was auch nicht gelaufen ist, ist der Film. Und dass wir dazu wirklich gar nichts gehört haben bisher, auch von Crunchyroll, weil der April ist vorbei. So. Und wir hören nicht, Kase sagt nichts. Sie sagen nicht mal, dass sie nichts sagen können. Nicht mal ein, hey, Leute, wir wissen, ihr freut euch auf Con, den Film, wir auch. Die Situation ist gerade schwierig mit Corona, Kinos zu und so. Deswegen die Lage ist für uns auch schwierig und unübersichtlich. Und wir stehen im Kontakt mit Japan und im Kontakt mit den Kinos. Und wir können aktuell dazu nichts sagen, aber wir halten euch auf dem Laufenden. Nicht mal so ein Statement war von Kase öffentlich irgendwo zu lesen. Und das finde ich schwach. Böse Zungen würden behaupten, das ist ja eine Misskommunikation wie Egmont Manga bei den Weekly-Kapiteln, wobei sich das inzwischen auch schon wieder gebessert hat, muss ich ehrlich sagen, wenn es da mal eine Verschiebung gibt, die es auch gar nicht mehr so oft gibt bei den Weekly-Kapiteln, aber das ist ein anderes Fass, das ich hier nicht aufmachen möchte. Ja, bezüglich Kaze ist wirklich super, super schade, finde ich. Also, ja, wahrscheinlich vermuten jetzt alle, oh, der Conan Cast wird ja sowieso nur auf Kaze rumhacken. Möchte ich aber gar nicht so sehr. Ich finde es halt tatsächlich schade für die Fans. Ich meine, es ist ja eigentlich klar, dass unter Corona-Umständen und geschlossenen Kinos der Film nicht gezeigt werden kann. Das kann sich ja jeder selbst denken. Blöd ist es dann allerdings tatsächlich, wenn ja keine Kommunikation da ist und ja, ich dann auch oder wir von Conan News in den sozialen Netzwerken vielfach gefragt werden, ja, wann oder hier auch bei Discord, wann läuft denn der Film und wie sieht's denn aus mit den Kinos? Und man selber nur sagen kann, ja, es gibt keine Kinoliste, es ist halt alles im Wagen und dann wird auch häufig noch der Termin im Mai genannt, wo dann Fans auf einen zukommen und sagen, ja, hier auf der Kase-Website steht, dass der Film im Mai läuft, wo man dann ja irgendwo herauskramen möchte, dass es doch eigentlich auf April vorgezogen wurde, was es offiziell von offizieller Seite auch gar nicht mehr so gibt. Also da wurden wir Fans leider ein bisschen zu sehr im Regen stehen gelassen, finde ich. Kein Déjà-vu im Regen, sondern tatsächlich triefend nass sind wir geworden im Regen. Weil ja, viele dachten, also auch noch 2, 3 Wochen vorher, ja, der Film soll ja im Kino laufen, dann wird das auch garantiert so passieren. Aber dann, ich meine, eine Woche vorher war auch den optimistischen Fans klar, dass die Kinos nicht wieder geöffnet haben werden und der Film halt nicht gezeigt wird. Und ja, so ist es dann gekommen, der Tag ist gekommen und ist so vor sich hingeplätschert, um im Bild zu bleiben in der Metapher. Und ja, das, ja. Ist dann alles wohl ins Wasser gefallen. Also, ja, weiß ich gar nicht, was ich dazu groß sagen soll. Ja, man wird einigermaßen sprachlos zurückgelassen von dieser Misskommunikation, die da stattgefunden hat. Also, du hast es auch eben angesprochen. Es haben viele einfach danach gefragt und haben gesagt, was ist denn jetzt mit dem Film? Warum gibt es denn da kein offizielles Statement? Und was ist denn da los? Und ich verstehe auch ehrlich gesagt nicht das Problem zu sagen, hey Leute, so wie Lasse es eben gesagt hat, hey Leute, hört zu, wir würden gerne den Film zeigen, die Kinos haben aber noch geschlossen, wir können den Film nicht zeigen. So. Und das liegt nicht an uns. Wir haben den Film schon, der ist schon synchronisiert oder was auch immer. Und wir haben den, wir würden den, sobald die Kinos aufmachen, würden wir den gern zeigen. Kinos haben noch nicht auf, so fertig. Ich habe mal geguckt, wie das ist mit den Kinos, wann die überhaupt aufmachen dürfen und wie das aussieht. Und es ist gar nicht so einfach, kann man gar nicht so stimmen oder so sagen. Die Zahlen, also es gab mal so einen Plan von der Bundesregierung, mit wann was geöffnet werden darf, an welchen Inzidenzwerten. Dann spielt aber eine Rolle, wie lang ist der Inzidenzwert so auf der Nummer, auf der Anzahl. Und dann dürfen dann irgendwann auch Museen und Theater geöffnet haben und da zählen auch Kinos drunter und so. Ich hatte da extra auch mal auf einer Kino-Webseite und so Fanblogs und so, die haben sich damit beschäftigt mit der Frage. Und das ist dann tatsächlich auch so, dass es wahrscheinlich so wird, dass das in Regionen unterschiedlich sein wird. Also in manchen Regionen werden dann die Kinos schon aufhaben, in manchen nicht. Also wenn irgendwann mal die Kinos aufhaben, ich glaube, jetzt hat es in keinem Bundesland irgendwie mal ein Kino offen. Und dann stellt sich auch die Frage von der Kinowirtschaft. Da hatten wir auch schon mal beim letzten Film, glaube ich, schon mal drüber gesprochen, ob das überhaupt Sinn macht, dass die Kinos aufmachen, weil eben ansonsten kaum neue Filme oder Blockbuster irgendwie gezeigt werden können. Also es ist alles so, weiß ich nicht, so viele Fragezeichen an dieser gesamten Thematik, dass ich mir einfach gewünscht hätte, dass Gazeta sagt, also hör zu, Leute, es geht halt jetzt gerade nicht und wir haben noch keine neuen Informationen. Aber dass man einfach mal ein Statement hat, das dann auch klar sagt, also der Film, der wird nicht an dem Tag laufen. Klar, den Fans ist irgendwann bewusst gewesen, so, ja, der Film wird wohl nicht mehr gezeigt, so, aber das hätte man ja doch ganz einfach kommunizieren können und dann auch diese Panne mit dem danach, ich habe das auch mitbekommen, dass dann gesagt wurde, ja, wir hatten ja nie bestätigt, dass der Film genau an dem Tag läuft, also bitte, das ist ja so eine billige Ausrede, also wenn ich selber als da sitze und nicht so selbst nicht sicher weiß, dann haue ich nicht so eine Aussage raus, die sich ganz leicht widerlegen lässt, auch mit den Newslettern, die herausgegangen sind, wo man das nochmal nachlesen kann. Also das war so schlecht gemacht, muss man sagen. Einmal, dass überhaupt nicht kommuniziert wurde und dann, dass da schlecht danach kommuniziert wurde und dann auch nur im Privaten, nicht im Öffentlichen. Also so viele. Also das ist wirklich, das ist ein sprachlos zurück. Da wurden so viele Fehler gemacht. Das ist ja wirklich schlimm, schlimm, schlimm. Ja, viel mehr lässt sich auch nicht zu sagen. Und nur eine Sache, die ich, wie gesagt, bei jedem Publisher sagen würde, wenn nicht kommuniziert wird, ich verstehe einfach nicht, warum man nicht kommuniziert. Wir haben es gerade gehört, es ist absolut kein Problem zu sagen, dass der Film nicht laufen kann, weil Kinos zu. Und dann sollte man das meiner Meinung nach auch ruhig kommunizieren, weil ich finde, so wie es gelaufen ist, dieses stillschweigende, oh ja, das können sich die Leute schon denken, dass der Film nicht gezeigt wird, wenn die Kinos zu sind. Es hat ja gezeigt, man hat sich zwar gedacht, aber man will ja auch im Prinzip eine klare, eindeutige Antwort haben. Und wenn Kase einfach nur geschrieben hätte, ganz kurz, Leute, die Kinos sind zu, wir wissen nicht, wann die wieder aufhaben. Wir zeigen den Film, sobald es uns möglich ist. Weitere Informationen folgen dann. Dann wäre ein Statement da, dann hätte man sich auf was beziehen können und sagen können, ah ja, die melden sich, sobald wieder was bekannt ist. Aktuell gibt es nichts und dann wäre die Sache erledigt gewesen. Ich meine, es liegt ja nicht an Kase, dass die Kinos zu sind. Also. Und das verstehe ich halt immer nicht, warum man da nicht einfach sagen kann, Leute, so ist es und das ist Tatsache. Ein anderer User in unserem Discord hatte eine Nachricht gepostet, die ihm von einer Kase-Mitarbeiterin geschrieben wurde, wo auf eine News vom 13. Dezember 2020 verwiesen wird, wo es um das Thema Kino im Jahr 2021 geht, wo eben gesagt wird, die Kinos müssen ein bisschen länger geschlossen bleiben. Aus diesem Grund müssen auch wir unsere Kase-Anime Nights etwas anpassen. Wir starten nun statt im Januar erst im März. Der Eröffnungsfilm wird aber weiterhin My Hero Academia The Movie Heroes Rising sein. Das Programm der weiteren Monate wird dementsprechend etwas angepasst. Einzelheiten geben wir bei Zeiten bekannt. Das ist Zitat aus dieser News. Und dann schreibt die Mitarbeiterin da in dieser Antwort weiter, da die Kinos weiterhin geschlossen blieben, gab es eben keine neuen Einzelheiten. Und das fällt eben so unter, wo man sagen muss, okay, da kann man vielleicht sagen, dass der Termin damit nicht mehr ganz so sicher ist. Aber dann zu sagen, ja, wir haben das im Dezember kommuniziert und es gab keine neuen Einzelheiten, also haben wir nach Dezember 4 Monate lang nie wieder kommuniziert mit irgendwas. Und das reicht nicht. Also dann irgendwie zu sagen, ja, wir haben es doch vor ein paar Monaten schon mal gesagt, wenn man irgendwie mehrere Kinotermine so über den Haufen wirft im Einzelnen und dann so ein quasi flächendeckendes einmal zu sagen und dann sich nicht mehr dazu zu äußern. Ja, das verstehe ich nicht. Auf der Kino-Website wenn man die Kinoliste, die Kaze Anime Nights Seite ist ja noch online, da steht aber inzwischen nichts mehr außer ganz wenig Text. Kaze Anime Nights 2021, besten Kino auf der großen Leinwand, über 200 Kinos, bla bla bla. Und dann weitere Informationen zu den Kaze Anime Nights erhaltet ihr in unserem zweiwöchentlichen Newsletter. Ja, den im April ist der Newsletter, hat der Newsletter nicht mit einem Wort die Kaze Anime Nights erwähnt. Und davor wurden auch nur alte News, die sowieso auf ihrer Webseite waren, da nochmal aufgegriffen. Ist ja auch okay für ein Newsletter. Wo dann aber kommuniziert wurde, für andere Filme, dass da drei Filme ausfallen. Das hatten wir auch schon besprochen im News-Podcast. Drei Filme fallen aus. Dann später hieß es, ja, zwei fallen vielleicht doch nicht aus, wenn die Kinos irgendwie aufhaben. Wo man da auch irgendwie wieder sich hinüberschlagen musste. Und also da ging ja scheinbar die Kommunikation, offensichtlich in irgendeiner Form. Und dann bei Conn aber nicht. Und dann bei Conn sagt man, ja, aber wir haben ja hier schon im Dezember keine Termine mehr genannt. Ja, aber dann für andere Filme dann absagen. Und so. Und es kann natürlich sein, dass da Glaube ich irgendwas auch, im ja. Hintergrund läuft, dass sie wegen den Japanern das mit Conn nicht einfach absagen können. Wie gesagt, also wir halten nochmal natürlich auch fest, wir haben auch sehr viel Verständnis für Kase dafür, dass sie in so einer schwierigen Zeit da irgendwie das mit den Kinos organisieren müssen. Das ist für Kase nicht leicht. Sind wir nehme ich an, alle voll dabei, dass wir Verständnis haben, dass es eine schwierige Situation ist, auch für eine Firma wie Kase. Aber das heißt trotzdem nicht, dass so wie alles, wie es gelaufen ist, kritikfrei ist oder dass man das nicht alles hätte besser machen können. Und dass man die Con-Fans im Besonderen in diesem Fall wirklich im Regen hat stehen gelassen, wie wir es schon besprochen haben. Und ja, wann kommt der Film jetzt in Deutschland mit der Synchro? Man weiß es nicht, nicht wahr? Keine Ahnung. Keiner kann es sagen. Auf DVD und Blu-ray natürlich irgendwann, aber Ja. ja, vielleicht vorher noch wieder zu Anime On Demand dann, aber aktuell wissen wir nichts und ja, wie gesagt, ich finde es immer noch schade und wie gesagt, selbst wenn halt da lizenztechnische Probleme mit Japan irgendwie sind, was ich nicht weiß, finde ich, ist alles okay, aber dann hätten sie auch das kommunizieren können und hätten sagen können, Leute, die Japaner wünschen sich weltweiten Start dann und dann. Dann wird der Film gezeigt. Wenn bei uns die Kinos nicht aufhaben, dann ist das halt blöd gelaufen. Aber wenn die Japaner sagen, dann soll es laufen und in Japan ist es ja gelaufen, dann ja, ist es halt im wahrsten Sinne des Wortes blöd gelaufen. Aber das hätten sie halt auch kommunizieren können da. Hätte ihnen dann keiner irgendwie was gesagt, ja, aber jetzt zeigt ihr den Film im Kino und wir können nicht hin. Kann ja Kase nichts für. Kase kann ja nicht sagen, hey Leute, der Film startet. Politik, mach mal die Kinos auf. Geht ja nicht. Ja, und ganz ehrlich, also wenn es jetzt irgendwie hier, also als ob der deutsche Markt jetzt so relevant wäre für die Japaner, ne? Und selbst wenn wir dann sagen, okay, das Einspielergebnis oder sonst irgendwas, da werden sie ja sehen, dass nichts eingespielt wurde, weil der Film halt nicht lief. Und ich glaube, man kann auch den Japanern sagen, also hört zu, wir können euren Film nicht zeigen, nicht weil wir es nicht wollen, sondern weil die Kinos einfach geschlossen werden. Bei uns ist die Situation nochmal schlimm oder nochmal anders reguliert als bei euch in Japan, wo die Kinos vielleicht offen sind, auch das. Ja, kann man finden, wie man will, aber da kann man doch sagen, hier, hör zu, es geht halt auch bei uns nicht, das kann man in Japan ja auch irgendwie kommunizieren und dann kannst du auch, so wie Olli das gerade gesagt hat, von mir aus auch noch so ein Best-Effort-Twitter-Post raushauen, wo man dann sagt, also hör zu, wir bemühen uns sehr, den Film zu zeigen, aber es könnte sein, dass wir es nicht schaffen. So, das wäre ja immer noch besser gewesen als gar nichts, ja, also einfach das totzuschweigen und dann irgendwie auf einzelne Anfragen, und da gab es ja sicherlich einige, also ich habe das ja auch gemerkt im Social Media, auf YouTube oder in Discord und so, und wo auch die Fans ja auch uns gezeigt haben, mit Screenshots, dass sie sich selbst nochmal an Kase gewandt haben, da werden die ja auch merken, hey, da kommen lauter Leute mit Fragen auf uns zu einem bestimmten Thema, vielleicht sollten wir uns da mal äußern, und tut mir leid, wir haben das Jahr 2021 und da erwarte ich, dass man Social Media nutzen kann und dass man versteht, wie Social Media funktioniert und dass man da mal zwei Sätze zu raushaut und sagt, hier, Leute, es tut uns leid, aber so gar nicht, also komm, und dann auf irgendwelche Newsletter und Webseite guckt eh kein Mensch mehr drauf, das ist alles heute auf Social Media und das müssen die eigentlich auch verstehen, so, also das ist überhaupt keine gute Entschuldigung, was die da irgendwie auffahren, und bislang haben sie sich auch überhaupt nicht entschuldigt, also von daher, ja, ganz schlechte Kommunikation. Glaube ich auch nicht, weil sie es unter den Tisch haben fallen lassen und entsprechend wird auch keine Entschuldigung kommen. Wofür auch ist, der Film wurde ja nie angekündigt aus Sicht von Kase. Ich glaube aber tatsächlich, wie Lasse schon angedeutet hat, dass da auch der japanische Lizenzgeber mit reinspielt und der weltweite Kinostart, der so groß angeteasert und angekündigt wurde und man Deutschland, Österreich, Schweiz eben nicht rausfallen lassen wollte, sondern tatsächlich gerne gehabt hätte oder ja, es haben wollte, dass der Film in ganz vielen Ländern auf der Welt relativ zeitgleich im Kino läuft und damit man eben diese Meldung aus japanischer Sicht vielleicht aufrechterhalten kann. Ja, wurde dann Kase vielleicht nicht ermöglicht, den Film zu verschieben oder auch abzusagen, vielleicht auch aus der Hinsicht. Weiß man natürlich nicht, was da passiert. Alles reine Spekulation tatsächlich von meiner Seite, also weiß ich nicht. Ja. Schwierige Situation tatsächlich, aber man hätte wirklich kommunizieren können und eigentlich sogar müssen, dass ja, und dem Einzelnen zu überlassen, ja, die Kinos sind doch zu, ja, es versteht eben tatsächlich doch nicht jeder, dass die Kinos zu sind und fragt sich dann ja, es ist ja eigentlich angekündigt. Und selbst wenn man es dann von den eigenen Webseiten runternimmt und alles löscht und so tut, als wäre nichts gewesen, so reinen Tisch macht, haben ja doch andere Newsseiten darüber berichtet, weil es eben berichtenswert ist. Und ja, die Anime-Night generell. Ich weiß, dass Kase sich vielleicht viel vorgenommen hat für dieses Jahr. Es wurde ein großes Programm aufgefahren. Auch mit Detective Conan hat man sich viel vorgenommen und weiß sich alles wirklich sehr zu schätzen. Und wie Lasse auch schon sagte, ist eine schwierige Situation, wenn der Plan, den man von Anfang an gehabt hat, über den Haufen geworfen wurde. Und man da so plötzlich dasteht und gar nicht weiß, wann soll man das überhaupt zeigen und wie ist es denn mit Conan? Und vielleicht hat man auch die japanischen Lizenzgeber angefragt, hey, können wir den Film bei Anime On Demand oder Crunchyroll, wahrscheinlich eher Anime On Demand zeigen? Dann haben sie gesagt, nö, oder haben auch vielleicht gar nichts gesagt, weil sie so sehr mit dem japanischen Kinostart beschäftigt waren. Und vielleicht wurde auch Kase so ein bisschen im Regen stehen gelassen. Kann natürlich auch sein, dass sie da keine Informationen bekommen haben, wann sie denn was dürfen und ob sie den Film denn nach Öffnung der Kinos potenziell diesen Herbst, Winter, was weiß ich was wann, nochmal zeigen dürfen. Ja, also es stand jetzt, läuft der Film oder lief der Film ja nicht im Kino, beziehungsweise er lief im Kino, aber lief eben doch nicht im Kino. Also so eine Schrödingers Boxkatze oder wie man dazu sagt. Es ist ja. Ja, für die Japaner lief er im Kino, für die Deutschen lief er nicht im Kino oder so, ne? Je nach der Betrachtung. Ja, also offiziell lief er ja bei uns auch im Kino, aber eigentlich auch nicht. Also wie man es drehen und wenden will. Also, Stand jetzt müssen wir auf den DVD- und Blu-ray-Release warten, der nicht angekündigt ist, aber der kommen wird und wahrscheinlich tatsächlich erst Herbst nächsten Jahres kommen wird. Ich nehme aber stark an, wenn sich die Corona-Situation beruhigen sollte, dass man dann eventuell noch einen Nachholtermin finden wird, nächstes Jahr oder so, um ganz optimistisch zu sein, realistisch zu sein eher. Aber es wird wahrscheinlich viel auf die lange Bank geschoben werden müssen aus diesem Jahr, was in der Kase Anime Night hätte laufen sollen und nicht laufen können wird, weil eben ja nicht nur Conan betroffen ist, sondern auch andere Filme. Und ja, da wird Kase dann wahrscheinlich nächstes Jahr ein sehr straffes Programm haben und dann dürfen Anime-Fans alle 2 Wochen ins Kino gehen, weil sie das vom letzten Jahr noch na nachholen müssen. Ich weiß nicht, wie ich mir das vorstellen muss, aber ich hoffe, sie können den Film nochmal im Kino zeigen. Wahrscheinlich aber wird man auch für nächstes Jahr, wenn dann Film 25 im japanischen Kino läuft, April 2022, wieder einen japanischen Kinostart oder einen weltweiten Kinostart sich wünschen aus japanischer Sicht. Und da wird natürlich auch Deutschland, Österreich, Schweiz bzw. Kase wieder eine Rolle spielen. Und dann wünsche ich mir zumindest, dass dann auch Film 25 im April 2022 bei uns auf Deutsch läuft. Und vielleicht ist dann ja gar kein Platz mehr für Film 24 da, dass der dann so ein bisschen das Corona-Opfer ist, um das so rum zu sagen. So klingt ein bisschen blöd, ja. Ach, sehr frustrierende Angelegenheit insgesamt. Gehen wir doch mal über zu etwas weniger frustrierendem, dem Manga in Deutschland. Denn dort hat uns Egmont Manga kommuniziert, dass ein neuer Sonderband erscheinen wird, die Detective Conan Fan Edition. Und die Details dazu hat Philipp. Genau, und zwar wurde von Egmont Manga eine Fan-Edition angekündigt. im Herbstprogramm 2021-22, ich glaube, früher hieß das tatsächlich mal das Winterprogramm und auch das Sommerprogramm. Inzwischen haben sie noch ein Herbst- und ein Frühjahrsprogramm. Die anderen beiden Programme gibt es nicht mehr. Die wurden jetzt umgetauft, neu gelabelt, ganz frisch alles. Eine Detective Conan Fan Edition wurde angekündigt, basierend tatsächlich auf der Fan Voting Selection, die es in Japan schon gab, einen Sonderband, wo die japanischen Fans abstimmen durften. Ich weiß gar nicht, wie das funktioniert hat, aber die Fans durften abstimmen, welche ihre Lieblingsfälle sind, und die wurden in diesem Sonderband abgedruckt, und genauso wird das auch in Deutschland passieren. Da wird es noch ein Voting geben von Egmont Manga, wo wir dann als Fans entscheiden dürfen, welche Fälle in dieser Fan-Edition enthalten sein werden. Spoiler, es werden wahrscheinlich sehr viele Fälle aus Staffel 1 bis 4 werden. Spoiler Ende. Weil die eben in Deutschland am populärsten sind. Und genau, das ist so der einzige Manga, der uns im, wie hieß es, Herbstprogramm 2021-22 ins Haus steht. Ja. Genau, also der einzige Sonderband, der dort angekündigt wurde, Zero's Tea Time, auch nichts, beziehungsweise doch Band 5, oder wurde der schon vorher angekündigt, zum ersten? Der war schon bekannt. Der war schon bekannt, ja. Ja, weil dort in Japan ist der fünfte ja noch gar nicht erschienen, nicht wahr? Dann hat man dementsprechend auch kein neues Material, das man in Deutschland ankündigen könnte. Ja, aktuell wird der, die Fan Edition ja noch für den 1. Dezember gelistet. Könnte natürlich auch noch ein Platzhalter sein im Egmont Shop. Und wird 6 Euro kosten. Und ja, ich bin auf jeden Fall sehr gespannt, wie diese Abstimmungsmodalitäten ablaufen werden, ob das über die Shopseite ist, ob da Egmont Manga vielleicht wieder eine Umfrage auf der Webseite macht. Andererseits, naja, irgendwie muss man ja auch Vorschläge machen, sage ich mal, so Kapitelvorschläge, oder ob das dann, ob die schon eine Vorauswahl treffen, das fände ich natürlich nicht so gut. Wenn Egmont da irgendwelche Sachen auswählt, vorauswählt, hätte es schon ganz gerne, dass die Fans dann selbst irgendwelche Fälle einreichen können, die sie gerne drin haben. Und ja, dann wird sich zeigen, dass ich glaube, also das kann mir vorstellen, das wird auf jeden Fall eine große Arbeit, da diese ganzen Einreichungen von den Fans durchzugehen und zu sortieren. Und stellt sich auch die Frage, wonach das ausgewählt wird, ob das mit der Mehrheit der Stimmen entschieden wird, ja, die am meisten gewotet werden, kommen rein, oder ob da vielleicht doch nochmal eine redaktionelle Auswahl erfolgt. Ja, schauen wir mal, oder? Also ich bin auf jeden Fall gespannt und freue mich. Ich kann mir vorstellen, dass das ein cooles Projekt wird. Ja, man muss auf jeden Fall bedenken, wenn man ja, die Fälle zur Auswahl gibt oder einfach einen Katalog an möglichen Fällen an die Hand gibt, woran macht man das denn fest? Also warum lässt man bestimmte Fälle dann unter den Tisch fallen und warum wählt man ausgerechnet diese entsprechenden aus? Und wenn man meinetwegen sagt, ja, eure Top 7 der meistgevotetsten oder wo die Fälle, die meisten Stimmen erhalten haben von den Fans, die kommen in den Manga und in den Sonderband. Und dann hast du da ganz viele hochgevotete Fälle, die sehr lang sind. Dann hast du meinetwegen, ja, wir nehmen die Top 7, und dann hast du jeweils Fälle, die jeweils 10 Kapitel haben. Dann hast du plötzlich einen riesig dicken Sonderband. Da muss man auch so ein Mittelmaß finden, wie Johannes ja auch schon sagte, dass man dann, ja, wahrscheinlich irgendwie eine Beschränkung hat anhand der Kapitel, wie viele aufgenommen werden, weil ja, ewig dick wird der Manga-Band ja wahrscheinlich nicht sein dürfen. Ja, interessantes Detail, dass du das ansprichst. Die haben eine Seitenanzahl von 480 angegeben im Shop. Ziemlich genau 480, wo ich mir dachte, naja, also wenn der Inhalt noch nicht feststeht, woher weißt du die Seitenanzahl? Aber es kann natürlich auch nur ein Platzhalter sein. Das ist definitiv ein Platzhalter, denke ich. Vielleicht wird einfach gevotet und dann am Ende, wenn die 480 Seiten voll sind, hört man einfach auf abzudrucken und dann wird der eine Fall in der Mitte unterbrochen. Zack. Ja, sorry, 480 Seiten, wir müssen den Manga hier beenden. Das wäre sehr amüsant, muss ich sagen, aber so wird es nicht kommen. Da müssen sie sich was Gutes überlegen tatsächlich. Da bin ich sehr gespannt, wie sie das handhaben werden. Da ist ein bisschen ja, Feingefühl auch gefragt und vielleicht... was ich gerne hätte in diesem Sonderband, ist auch eine Bonusseite sozusagen, wo man tatsächlich das Ergebnis vielleicht sieht, auch mit, muss ja nicht unbedingt die absolute Anzahl an Votes sein, aber dass man zumindest eine Prozentangabe angibt, vielleicht, wie viele denn für diesen Fall gestimmt haben und so. Ja, das fände ich ganz interessant. Was fällst du oder ihr von der Idee zu sagen, die Fälle, die schon abgedruckt wurden in irgendeinem Sonderband, dass man ihn nicht nochmal zur Auswahl stellt? Haltet ihr davon was, so als Vorauswahl? Oder würdet ihr sagen, nee, das ist dann lieber nochmal irgendwie einen guten Fall aus einem Sonderband da nochmal reinbringen? Also ich glaube, dann fallen eindeutig viel zu viele Top-Fälle weg. Also dann hat man keine Fan-Edition mehr, sondern eine Reste-Essen-Edition quasi. Da muss ich überlegen, wir hatten jetzt bald 20 Sonderbände in Deutschland. Teilweise exklusiv, teilweise nicht. Und selbst da waren ja schon Doppelungen drin an den großen Fällen. Und wenn man da jetzt sagt, das nehmen wir alles raus für die Fan Edition, dann ja, dann bleibt da wirklich nichts übrig mehr. Allein die Special Black Edition 1 würde da ja schon so viel rausnehmen, was bestimmt bei einigen Leuten dabei wäre. Das kann ich mir nicht vorstellen, dass man das macht. Ich fände es fast lustig, wenn man so sagt, okay, wir haben jetzt hier im August kommt ja Band 99. Der letzte vollständige Fall, der darin enthalten ist, ist der 303. Fall, dass man da einfach eine Liste macht mit so einem Dropdown-Menü, wo dann alle Fälle aufgelistet sind, halt Fall 1 in Klammern Kapitel 1 und dann Fall 2 Kapitel so und so und so weiter. Und dass man da dann aus allen 303 in Deutschland bisher in einem Band vollständig veröffentlichten Fälle dann halt auswählen kann. Und dann wird am Ende gezählt. Das wäre dann vielleicht am Ende vielleicht sogar das Einfachste, womit man sich am meisten Diskussionen erspart zumindest. Und es stellt sich natürlich auch die Frage, wie oft die einzelnen Fans abstimmen dürfen. Ne? Also ist dann auch wieder die Frage, wie man es macht. Ne? Ob du dann jeden Tag darf jemand abstimmen, ne? Dass du sagst, okay, es sind auch Mehrfachabstimmungen möglich. Weiß ich auch noch nicht, was da am besten ist oder wie man das am gescheitesten macht. Deswegen meinte ich am Anfang so, dass da sind noch einige Fragen, glaube ich, offen. Und ich glaube, das ist auch dann wirklich sehr viel Arbeit, das alles irgendwie ja, zu managen und zu sortieren für Egmont. Aber in jedem Fall schön, dass sie für Sonderbände jetzt zum ersten Mal, seit es den Redakteurswechsel gab, von Steffen Hautog zu Marco Walz, dass es zum ersten Mal wieder Fanbeteiligung gibt. Wir erinnern uns ja an die Abstimmungen zu verschiedenen Sonderbänden in der Vergangenheit, wo die Fans ja zumindest dann das Thema des Bandes festlegen konnten. Und das ist ja seit dem Redakteurswechsel nicht mehr so passiert. Und jetzt erstmals wieder kommt Fanbeteiligung in einer noch stärkeren Form als jemals zuvor zurück. Und das ist natürlich grundsätzlich etwas sehr Positives. Ja, auf jeden Fall. Und vor allen Dingen, wenn man dann auch irgendwie merkt, okay, da gibt es so viele beliebte Fälle oder so, dann spricht ja auch nichts gegen eine Fan Edition 2 zu machen. Und dann hat man auch wieder gleich nochmal Sonderbandmaterial oder so für die nächste Zeit. Ne? Also das ist natürlich auch, ja, kann man sogar sich quasi dann selbst noch, weil man sieht ja dann, was beliebt ist und kann das dann auch vielleicht auch für einen anderen Sonderband nochmal verwursten, wenn man sieht, okay, es sind jetzt viele Fälle gefragt worden zum bestimmten Thema oder sowas, dass man das ja auch nochmal verwursten kann. Also ja, finde ich auch, muss man auch wirklich sagen, ist eine super Aktion von Egmont Manga. Ich hoffe, das wird ein großer Erfolg und dass viele mitmachen und dass viele mitmachen können, würde mich auf jeden Fall sehr freuen. Ja, da wäre ich auch für und ich denke mal, ja, ich würde es mir auch vorstellen, dass es so abläuft, wie Lasse das gesagt hat, dass entweder es so ein Dropdown-Menü gibt oder dass man einfach in irgendeinem Formular auf der Webseite einfach die Fälle reinschreibt und absendet oder so, weil ja, wenn es eine Fan-Edition ist, wo man selber seine Lieblingsfälle nennen darf oder wählen darf oder vorschlagen darf, dann sollte man auch wirklich die freie Auswahl an allen Fällen haben und nicht irgendwas vorgegeben kriegen. Wir werden euch hier auf jeden Fall auf dem Laufenden halten und dann genauer über die Auswahlmöglichkeiten, was wir davon halten, diskutieren, wenn es denn soweit ist. Wie Johannes schon erwähnt hat, aktueller Termin im Egmont Shop ist der 1. Dezember 2021. Bis dahin haben wir ja noch einige weitere Releases, wie zum Beispiel Sirius Teetime Band 4 und die Lone Wolf Edition, die immer noch für dasselbe Datum drinstehen im Egmont Shop und bei Amazon und so weiter. Was ich immer noch nicht verstehe, warum man da zwei Releases an einem selben Tag macht, aber na gut, das werden wir dann sehen und auch für euch besprechen. Und das ist auf jeden Fall eine gute Sache. Eine gute Sache ist auch Detective Conan Weekly. Wir hatten in diesem Monat einen neuen Fall. Passend in derselben Woche wie der Kinostart kam das erste Kapitel. Alles sehr passend. Wir sind thematisch aber tatsächlich nicht bei Film 24, nicht direkt, denn es ging ein bisschen mehr um Ai Haibara in diesem neuen Fall. Drei-Kapitel-Fall, relativ simpel. Ai Haibara ist mit ihren Freunden, den Detective Boys, auf dem Weg zur Schule, denn sie müssen sich um die Kaninchen kümmern der Schule. Haben wir ja vorher schon mal gesehen, dass es da Kaninchen gibt und die Klasse kümmert sich, hat jetzt ein neues Kaninchen dazu bekommen und es gibt wohl so ein Schulprojekt in der Klasse, dass man halt ein Tier aufzieht und so weiter und sich darum kümmert, Verantwortung und so. Toll wichtig. Und sie sind eben an diesem Sonntag dran, sich um das Kaninchen zu kümmern am schulfreien Sonntag. Dabei erinnert sich Heiberer durch Gesprächsfetzen daran, dass ja vor kurzem Conn sie wegen der schwarzen Organisation gesagt hat, Heiberer, zieh mal ab und zeig dich nicht. Und deswegen wird sie ganz nervös, kriegt so ein bisschen PTSD-Flashbacks und irgendwelche Wortfetzen, die sie hört, bringt sie dann so Panik, wenn irgendjemand sagt, ah, ich war im Solarstudio und ja, du siehst, ich habe mir da eine ordentliche Bräune geholt. Ein anderer sagt, oh, du siehst aber schon ziemlich schwarz aus. Den Teil war so, oh, schwarz, oh, Organisation. Und ein anderer erwähnt dann Sherry. Und sie dann so, oh, Sherry, Verräterin, Gin rum, oh, alles schlimm. Und als Con sie anspricht, hey, Halberer, ist alles in Ordnung, sagt sie natürlich, ja, gar nichts, alles in Ordnung. Und ist natürlich super schnippisch mal wieder. An der Schule angekommen, geht es den Hasen gut, aber Heiberer hat wieder plötzlich das Gefühl, dass sie beobachtet wird. Und just als Con ihr sagt, hey Heiberer, ich hab's dir gesagt, das da mit der schwarzen Organisation, dem FBI, hatte gar nichts mit dir zu tun. Keine Sorge, die wissen nicht, dass du Sherry oder Shion Miyano bist, die Schwester von Akemi Miyano. Das finden die niemals raus, glaub mir. Und just in dem Moment kommt von hinten einer an und sagt, hey du kleines Mädchen, du bist doch Shio, oder? Die kleine Schwester von Akemi. Dum dum dum. Großer Panikmoment für Heiberer, während sich die Detective Boys schützend vor sie stellen und dem Mann, der das gesagt hat, Einhalt gebieten, der sich dann aber rausstellt an der Tatern-Grundschule, nur ein Mann ist, der dort zum Klassentreffen erschienen ist. Denn die 19. Abschlussklasse der Tatern-Oberschule, ein Jahrgang unter Kobayashi tatsächlich, ist an der Schule, um ihr Klassentreffen zu feiern. Und dieser Mann ist ein Teil davon, denn es stellt sich raus, Akemi war auch an der Tatern-Grundschule und hat da ihren Abschluss gemacht. Und Akemi hatte damals mal ein Foto gezeigt von ihr und ihrer kleinen Schwester. Und diese kleine Schwester, die fünfjährige Shiho, sieht genauso aus wie Heibara. Und deswegen hat der Mann nicht groß nachgedacht und sie einfach so angesprochen. Obwohl zwei andere Mitglieder des Klassentreffens sind dann auch noch dabei, die ihn darauf hinweisen, ja, aber hey, denk doch mal nach, das war vor 13 Jahren und so, das kann nicht die Schwester sein. Und denkt auch, ja, ach so, ja, stimmt, ich blöd von mir, tut mir leid. Con fragt dann auch nochmal so, hey, warum war Akemi jetzt hier eigentlich in der Schule, warum weiß ich davon nichts? Heibara wusste es aber scheinbar auch nicht, sie wusste nur, Akemi musste öfter mal die Schule wechseln wegen der Organisation. Jemand anderes, der sich ein bisschen mehr Gedanken um die ganze Sache macht, ist Rumi Wakasa. Die ist sehr interessiert, von Akemi Miyano und Shio Miyano zu hören, weil sie weiß ja ein bisschen was scheinbar über das Gift und über den Verrat und dass Shio die Tochter von Hell Angel ist, Elena Miyano, und denkt sich dann, diese Shio Miyano soll dieses Kind Ai Haibara sein. Und dann sagt sie, ja, auf Japanisch ist es Masaka, was man mit ganz vielen verschiedenen Ausdrücken übersetzen kann. Im deutschen Weekly wurde er jetzt gewählt, dass Rumi dann sagt, nachdem sie eben sagt, diese Shiomino soll dieses Kind sein, dann sagt Rumi, was sagt man dazu? Andere Weisen, wie das übersetzt wurde bisher im Deutschen, war mal unmöglich oder doch nicht etwa oder sag bloß, je nachdem, was gerade irgendwie besser passt. Also, wie viel man hier. Was Rumi jetzt hier rausfindet oder scheinbar erkennen glaubt, hängt halt davon ab, wie man dieses Wort im Japanischen interpretieren will. Jedenfalls, sie hat zumindest ziemlich viel Wissen und denkt bei Shiho jetzt zumindest in irgendeiner Form an Haibara. Dann geht's zum Fallteil dieser Kapitel über, denn die drei Schüler suchen eine Zeitkapsel von ihrer Klasse. Das ist in Japan wohl so üblich, dass jede Klasse, Abschlussklasse macht halt so eine Zeitkapsel, wo sie so Briefe reinschreiben, was sie in der Zukunft mal werden wollen und so. Und wo man noch so halt so seinen Abschied feiert und vielleicht noch irgendwelche Gegenstände reinlegt und die dann irgendwo versteckt und sie dann halt irgendwann später wieder ausgräbt und in Erinnerung schwelgen kann dann halt. Und diese Zeitkapsel suchen diese drei Schüler, während die anderen Schüler in der Klasse das Klassentreffen vorbereiten und sich dabei überlegen, was sie zu essen bestellen, und überlegen sich Sushi zu bestellen und die Rechnung ihrem alten Klassenlehrer Kunigami zu schieben, an den wir uns vielleicht noch erinnern, der als Lehrer erwähnt wurde in dem Fall mit Chibas VHS der Liebe, wo zum ersten Mal Nae Komige vorkam. Da wurde dieser Lehrer auch bereits mal erwähnt und gezeigt. Schönes kleines Easter Egg. Und tatsächlich stellt sich aber raus, diejenige, die die Kapsel damals versteckt hat und als einzige weiß, wo sie ist, ist Akemi Miyano. Die Schüler haben sie zwar eingeladen, aber bisher ist sie noch nicht gekommen. Was Kon und Heilbronn natürlich überhaupt nicht überrascht. Aber Kobayashi hat einen anderen Weg gefunden, um die Zeitkapsel trotzdem zu finden, denn Akemi hat damals, als sie die Kapsel vergraben hat, ihrem Klassenlehrer Kunigami einen Brief gegeben mit dem Ort, wo die Zeitkapsel sich befindet. Und Kobayashi hat sich das von Kunigami geholt und zeigt, was in dem Brief steht. Es ist keine Karte, sondern ein Rätselcode. Jawohl, ein schöner Rätselcode, mit dem man im Deutschen nicht viel anfangen kann, weil er, wie Egmont in einer Fußnote schreibt, das ist ein Code, der spielt mit japanischer Grammatik und Auslassung. Wir wissen aktuell noch nicht, wie das läuft mit dem Fall, deswegen können wir hier nur platzhaltermäßig ungefähre Übersetzungen machen und aktualisieren das irgendwann noch später. Ja. Dann im Band 101. Toi, Oh toi, toi, ja. dass das alles besser klappt als in Band 98. Wäre lustig, wenn da drin steht, wir schauen mal später, wie sich der Fall entwickelt. Also im Band dann tatsächlich und gucken mal, wie es läuft und dann ergänzen wir es später. Ja, wann wollt ihr das denn machen? 3 Bände später? Okay, ja. Huch. Ja, klingt abenteuerlich, aber ganz ehrlich, nach dem, was wir schon erlebt haben, würde ich denen das wirklich zutrauen und habe so ein bisschen Angst vor der Zukunft. Ich werde jeden Abend beten, dass es nicht so kommt. Uff. Wir hatten auch schon wieder eine Sprechblase, die versehentlich nicht gelettert wurde in diesem einen Kapitel. Aber Marco Walz hatte dazu schon auf Twitter geschrieben, ja, oh, huch, das ist dem Übersetzer wohl durchgerutscht, die Sprechblase, habe ich mir für den Band aufgeschrieben. Also die Planung für die Bandkorrekturen sind, oder Bandanpassungen laufen jedenfalls scheinbar schon. Toi, toi, toi, wie gesagt. Dass ein Code da existiert, schockiert alle Anwesenden. Also scheinbar wissen sie ein bisschen mehr, als sie zugeben wollen. Sie haben auch schon, einer hat auch schon angedeutet von ihnen, der Akimi damals kannte und Shio erkannt hat, hat auch schon so angedeutet, ja, aber Zeitkapsel zu öffnen ist bestimmt mega peinlich. Was wir damals geschrieben haben, ist doch heute nicht mehr cool und so. Und nicht, vielleicht hat nicht jeder Interesse daran, die Zeitkapsel zu öffnen. Conan hilft dann bei der Suche, weil er sagt zu Halberer im Geheimen, wir helfen bei der Suche und keine Sorge, ich finde die Zeitkapsel zuerst und dann hole ich dir das, was du unbedingt willst. Denn wie sich herausstellt, hat Akimi auch eine Nachricht für ihre kleine Schwester Shiho in der Zeitkapsel gelassen, die sie leider nicht so oft sehen kann. Und das will Halberer natürlich haben. Und Conan verspricht ihr, hole ich für dich. Und so helfen sie den Schülern bei der Suche nach der Zeitkapsel und mit ihrem Code. Natürlich kommt Conan auf die Lösung und kann einen der Schüler überführen, der aber kein Verbrechen begeht, sondern nur die Suche behindert aus einem eigensinnigen Grund, der auch tatsächlich mit Akimi zu tun hat. Denn wir erfahren so ein bisschen, wie Akimi damals war so an der Schule und wie sie mit den Schülern, den drei Schülern da interagiert hat, wie sich die Leben da so ein bisschen gekreuzt haben. Aus der Perspektive kriegen wir das zu sehen. Und am Ende wird natürlich die Zeitkapsel gefunden und es gibt ein Happy End an allen Fronten, auch für diejenigen, der das behindert hat und es wird niemand überführt oder so, sondern es löst sich alles sehr freundlich und friedlich auf. Nur eine Sache ist nicht ganz so friedlich, denn die Klasse hat ja überlegt, sich Sushi zu bestellen und dieser Sushi-Anruf ging tatsächlich ein beim Iroha Sushi, neben der Detektei Mori, wo dann Kaninori Wakita sich aufmacht zur Teitan Grundschule und dort das Sushi abliefert. Und er trifft weder auf Rumi Wakasa, die auch da ist, noch trifft er auf Kon oder Haibara, nur spürt ihn Haibara durch einen Raum hindurch, merkt sie eine starke Aura. Kon geht zuerst davon aus, er guckt zuerst Rumi an, aber Haibara sagt, das ist hier nicht im Raum, da wo Rumi ist, sondern draußen. Con rennt raus, da ist aber niemand mehr. Und da waren nur ein Pizzalieferant und ein Sushi-Lieferant, aber das erfährt selbst Con nicht, das denken sich die anderen Schüler nur. Und der Verdächtige ist vorher nicht und denkt sich nur die Pizza und Sushi-Boten. Und Rumi beobachtet aber tatsächlich durchs Fenster, wie Kaninori Wakita das Gelände verlässt. Und Wakita denkt nochmal kurz an Akimi und sagt: Ah ja, die war ja hier in der 19. Klasse, das war ja auch ihre Klasse, aber sie war nicht da, klar, sie ist ja auch tot. Und damit endet der Fall. Wir haben also auf diesen Cliffhanger am Ende des zweiten Kapitels, das, oh, Wakita kriegt den Anruf von der Grundschule. Hat sich am Ende des Falls mal wieder nicht so viel draus ergeben, aber ich fand, es war trotzdem ein sehr schöner Fall. Schönes kleines Ding mit sehr vielen süßen und versöhnlichen und friedlichen Momenten, das uns nochmal so ein bisschen Einblick in das Schulleben von Akemi gab und trotzdem einige spannende Momente hatte mit Rumis innerer Monolog über Shiho und Akimi und Elena und auch, dass Rumi dann am Ende Wakita durchs Fenster beobachtet, ist vermutlich auch nicht so unwichtig und insgesamt also ein durchaus solider Fall, den ich gerne gelesen habe. Kleine Info schon mal jetzt, bevor wir die anderen noch bewerten. Der nächste Fall kommt schon am 26. Mai startet der. Erstmal gibt es eine Magazinpause wegen Golden Week, Feiertagen und dann noch 2 Wochen Unterbrechung und dann am 26. Mai kommen wir schon wieder mit dem nächsten Fall. Wie fandet ihr denn die Suche nach der Zeitkapsel so? Ah, da muss ich gar nicht lange überlegen. Das ist natürlich bei einem Ai-Haibara-Fall klar, dass ich allein deswegen gut fand, weil der Haibara so in den Mittelpunkt gerückt wurde und ich ja großer Fan bin. Und nee, muss sagen, ich fand es eigentlich auch ganz cool, wie der Fall aufgebaut war, mit diesen Schockmomenten und so am Anfang und wie sich das dann so entwickelt hat und mit Akemi und wo wir dann Ai wirklich dann auch wirklich ein paar schöne Momente gehabt hatte. Ja, muss ich sagen, hat mir eigentlich ganz gut gefallen, auch wenn da so jetzt, ne, mit dem Kriminalfall und so, ja, also ist natürlich immer so eine Sache mit dem, eher so mit den Rätseln jetzt, um das da darauf zu beziehen, wenn wir das so, als wenn das irgendwie nicht so gut ist oder nicht so eingängig, weil das irgendwie so Sprachrätsel sind und so, ja, dann kann man da nicht mitfiebern oder miträtseln, das macht es dann irgendwie ein bisschen uninteressant, aber man muss schon sagen, so durch die Dynamik und so, die sich da ein bisschen entwickelt hat und Rumis Rolle und ja, also und die so die Dingsbums, jetzt fällt mir der Name nicht mehr ein, vom Sushi-Meister Wakita, Wakita genau. Kanenori. Genau, ja, genau, dass der halt noch so seinen Auftritt hat, so dass, also das ist insgesamt ja, ein schöner Fall, muss ich sagen, hat mir gut gefallen und ja, toller Drei-Kapitel-Fall, würde ich sagen. Ja, würde ich mich anschließen. Ich persönlich mag halt sehr die ja friedlichere Atmosphäre, dass es eben kein Mordfall ist, sondern eben, ja, sagen wir mal, dass niemand zu Schaden kommt, in dem Sinne, dass es dann eine entspannte Lösung am Ende gibt für alle. Und ja, der Cliffhanger am zweiten Kapitel war natürlich, wo man dachte, oh mein Gott, es passiert was richtig Schlimmes, und na, dann passiert eben doch nicht wirklich was Schlimmes, aber trotzdem, ja, sind wir weiterhin gespannt, was sich noch so entwickelt. Und ja, auch, dass wir mehr über Akemi erfahren haben, wie damals die Vergangenheit so war, das gefällt mir ja auch immer sehr. Und auch, dass Ai etwas mehr über ihre Familie erfahren hat, weil sie ja so gut wie nichts weiß. Und das war auch sehr schön, alles mit anzusehen. Definitiv. Ich freue mich auch schon auf den nächsten Fall. In Deutschland, wie gesagt, könnt ihr diese Kapitel lesen im Detective Conan Weekly. Wenn ihr jetzt am Sonntag hört, sind 1070 und 1071 schon da. Und 1072 kommt dann hoffentlich, toi toi toi. Morgen im Detective Conan Weekly, aber wie Philipp ja schon vorhin eingangs erwähnt hatte, ist das mit den Verzögerungen beim Weekly ja inzwischen eher selten. Und wenn dann kommuniziert, eh mal inzwischen ja tatsächlich ganz gut. Kommen wir zur spoilerfreien Zone. Da hatten wir erstmal in der Mitte des Monats einige Japan-Releases, über die wir eine News gemacht hatten. Tatsächlich alle am 14. April in der Woche vom Kinostart. Tatsächlich alle rausgekommen, natürlich kein Zufall. Band 99 ist erschienen in Japan. Der war eigentlich mal für Winter 2020 angekündigt, also wurde er durchaus verschoben, vermutlich wegen dem Film, auch wenn das niemand offiziell gesagt hat. Band 98 war ja letztes Jahr zum eigentlichen Filmstart geplant, aber das ist ja dann nicht passiert eben. Band 99 ist jetzt aber rausgekommen, deswegen hat sich der Release in Deutschland auch verschoben, beziehungsweise in Deutschland war das ja nur ein Platzhalter, den Egmont Manga angenommen hatte, dass der auch bei uns schon im April kommen kann, bevor das eben aus Japan bekannt ist. Und Egmont hat es jetzt dementsprechend auf den 4. April verschoben. Am Ende von Band 99 steht übrigens, dass Band 100 in Japan so Herbst 2021 kommen soll. Also vielleicht wieder Oktober, das war ja mal so ein Datum in den letzten Jahren, wo der zweite Band des Jahres rausgekommen ist. Aber wie gesagt, am Ende von 98 stand auch Winter 2020 für den Band 99 drin und jetzt ist April geworden. Dann kam noch raus, nachdem für Film 24 letztes Jahr schon zwei Sonderbände rausgekommen sind, die Shuichi Akai Edition und die Akai Family Edition, wobei die Shuichi Akai Edition inzwischen auch zu uns nach Deutschland kommt als Lone Wolf Edition, wie ich ja schon eingangs erwähnt, vorhin bei der Manga in Deutschland Sektion, kommen dieses Jahr auch wieder zwei Sonderbände raus, nämlich die Aihaibara Selection 1 und die Aihaibara Selection 2. Der erste Band, da geht es um Aihaibaras Fälle, die mit der Organisation zu tun haben. Und im zweiten Band geht es um Aihaibaras Freundschaften quasi, Conan Detective Boys, Ryusuke Higo und so ein bisschen, also quasi alltägliche Haibara könnte man fast sagen. Und einmal die Shiho-Seite von Haibara, die mehr mit ihrem alten Leben zu tun hat. Wo Fälle drin sind, wie ihr Einführungsfall tatsächlich. Tatsächlich beide. In der Sherry Edition hatten wir ja nur einen davon. Denn man muss ja sagen, wir haben in Deutschland eine eigene Sherry Edition gehabt, schon 2016, tatsächlich November. Die Sherry Edition, da habe ich mich auch, muss ich dreimal hingucken, als ich das nachgeguckt habe. Die Sherry Edition wird tatsächlich dieses Jahr 5 Jahre alt. Krass, wenn man sich das mal so in Perspektive stellt. Es kommt mir vor, als wäre es fast gestern gewesen, immer noch. Nach 5 Jahren können wir diesen Sonderband ja endlich vergessen und begraben. Ja, der Pisco-Fall, die Busentführung, Haibara und Ran am Strand, Toto Filmentwicklungsstudio, die vier Porsches, das versteckte Kassetten im Badezimmer, ein bisschen was von der Wermutkonfrontation, Schüsse im Stadion, der falsche Fan, Mitsuhiko verschwunden im Wald, das Zeichen im Hintern, der Onsen-Mordfall, das mit diesem Teufelsbraten da und den Karuta-Karten, der Prolog zu Mystery Train. Der Fall mit Ryusuke Higo und Yoko Okino im Restaurant und tatsächlich einer der neuesten Fälle, der so in einem Sonderband auftaucht, der Fall mit dem Higo-Anhänger aus Band 94, Kapitel 997 und 99, kommen im zweiten Aihaibara-Sonderband auch vor, was ja neben dem aus der Akai Edition war ja auch der Black Bunny-Fall da, das war ja schon in den Tausendern, aber auch dieser Fall, ein Fall, der ja relativ neu ist mit dem Anhänger, wird in der Aihaibara Selection 2 drin sein. Wir haben es jetzt angesprochen mit der Sherry Edition. Es ist natürlich jetzt die Frage, es gibt ja schon die Sherry Edition, bringt Egmont Manga trotzdem die beiden Aihaibara Selections raus oder sagen sie, naja, wir haben ja schon eine Aihaibara Selection, also brauchen wir diese beiden neuen nicht. Ich hätte so spontan gesagt, ja, das bringen die bestimmt einfach trotzdem raus. Aber es gibt scheinbar viele, die sich überlegen, die sich da nicht Ich so hoffe sicher es sind. ja. Olli wahrscheinlich auch, oder? Ja, ich persönlich würde es mir wünschen, dass die beiden rauskommen. Einmal natürlich, weil wegen Ei, aber dann eben halt auch, weil ihr habt es gehört, vor 5 Jahren, wir haben es vor 5 Jahren im Podcast diskutiert und die Sherry Edition hat ja nun keine gute Bewertung erhalten und jetzt hätten wir ja quasi die Chance, mit den beiden Aihaibara Selections ja Sonderbandmaterial aus Japan zu bekommen, die eben bislang ja immer guten Content abgeliefert haben und auch gut, denke ich mal, bei Egmont verkauft worden sind. Und wenn wir die beiden dann hätten wir halt im Prinzip die Sherry Edition Editions, die wir halt haben wollen. Und ja, weil bei uns lief es ja nicht so besonders. Wir haben es diskutiert. Hört da gerne noch mal rein. Wie nennt man denn diese beiden Sonderbände, die aus Japan kommen? Sherry Edition 2 oder Sherry Returns? Oder nennt man sie dann tatsächlich einfach Aihaibara Selection, war es, glaube ich, oder Edition? ja, umgeht damit so ein bisschen dieses Sherry-Problem. Ich meine, ja klar, vor 5 Jahren konnte man nicht wissen, dass es in Japan mal einen Sonderband geben wird, der sich auf Aihaibara fokussiert. Aber ich würde mir tatsächlich auch wünschen, dass diese beiden Sonderbände nach Deutschland kommen, eben weil die Fallauswahl recht gut ist im Vergleich zu der Sherry Edition, die ich hier nicht weiter erwähnen möchte. Ja, hoffe tatsächlich auch, dass die beiden Bände nach Deutschland kommen, auch wenn wir da eine Doppelung hätten. Aber ja, das ist jetzt der erste Fall, der so rum eingetreten ist, dass wir einen deutschland-exklusiven Sonderband hatten und der dann, oder dieses Sonderbandthema dann auch in Japan genommen wurde für ein Sonderband. Wird vielleicht auch häufiger der Fall sein, dass es so ja, Fälle gibt, wenn zum Beispiel Shinichi in Japan einen eigenen Sonderband bekommt oder sonstiges. Heiji mit Best in the West hat ja auch einen eigenen Sonderband hier oder was hatten wir nicht noch alles? Da gibt es auf jeden Fall auch in Japan bestimmt gute Gründe, so einen Sonderband rauszubringen. Nämlich die guten Gründe sind, dass ein Film mit diesem entsprechenden Thema läuft und ein Film mit Heiji beispielsweise könnte ja irgendwann mal wieder kommen. Ich verstehe nur nicht, warum er als von der Sherry Edition spricht. Das war doch die Detective Boys Edition, oder nicht? Naja, kleiner Scherz am Rande. Bezogen auf den Inhalt. Ja, also ich will auf jeden Fall, dass die kommen. Also wenn nicht, dann fliege ich nach Japan, sobald es Corona wieder zulässt, und kaufe mir die da. Aber ich hätte Ja. die schon ganz gerne auch in Deutsch und auf Deutsch. Ja, und wenn man mal so überlegt, ich glaube, wir haben ja relativ viele japanische Sonderbände auch bislang. Es gibt ja auch, glaube ich, sehr wenige, die es bislang nicht zu uns nach Deutschland geschafft haben. Oder sind das so viele, die noch warten sozusagen? Also da gibt es die Fan Voting Selection, die Maincast Selection, die Romantic Lovers, die Special Romance Edition 2 und 3, die Heiji und Kazuha Selection und dann gibt es eben noch die Akai Family Selection, wo man halt davon ausgehen kann, dass die noch kommt. Und dann eben die beiden Aihabara Selections. Genau, also ich denke auch, also es kam schon so viel hier darüber und ich glaube, da spricht jetzt nichts dagegen zu sagen, oh nee, das jetzt machen wir jetzt nicht. Also Egmont Manga, das muss man ja auch mal an dieser Stelle hervorheben, die bringen ja schon oder haben sehr viel in der Vergangenheit gebracht, ne? Einmal natürlich auch das aus Japan, aber auch halt die Deutschland-Exklusiven. Also ich finde, da ist Egmont Manga schon sehr bemüht, uns da aktuellen Content zu liefern und ich glaube deswegen auch aus dem Bauch heraus ersten Gedanken so, dass auch die Sherry Edition oder Haibara Edition, Haibara Sonderband Selection, was auch immer, dass dies den Weg nach Deutschland schaffen. Doch bin ich mir recht zuversichtlich. Ansonsten sind noch einige Bücher rausgekommen, die von uns in Deutschland weniger Chancen auf einen Release haben. Das Super Digest Book Justice Plus aus der Reihe des Super Digest Books, die die Handlung des Mangas kompakt zusammenfassen und mit Q&As und so weiter gespickt sind. Ein Buch, was sich vor allem mit Polizei, Sicherheitspolizei und dem FBI beschäftigt. Wir haben keins der Super Digest Books in Deutschland bisher bekommen, deswegen. Dann kommen noch aus 2 Bände von dem Film-Manga, also wo sich welche von Gosho Aoyamas Assistenten hingesetzt haben und den einen Film als Manga adaptiert haben, mit einem ähnlichen Artstyle wie die Short Stories, von dem übrigens diesen Monat auch ein neuer Band rausgekommen ist, mal wieder der jährliche, aber nicht am selben Tag wie all die anderen, sondern der ist aus so nebenbei ein bisschen released worden, stiefmütterlich. Und hier wurde Film 17 als Manga adaptiert, lief zuerst in der Shonen Sunday Super und wurde jetzt in 2 Bänden veröffentlicht, passend jetzt auch zu diesen anderen Releases. Und dann gab es noch einen neuen Anime-Comic, die im Prinzip so sind wie die Anime-Film-Comics, die wir in Deutschland bekommen haben. Nur in diesem Fall ist es ein Anime-Comic zur TV-Serie von den Folgen 371 bis 375 nach deutscher Zählweise, beziehungsweise 345 nach japanischer Erzählung, nämlich die direkte Konfrontation mit den zwei Mysterien einer Vollmondnacht mit Wermut. Das wurde als kompakter Anime-Comic umgesetzt, mit Sprechblasen dementsprechend und Soundeffekten. Wir erinnern uns alle an das legendäre Interview mit Steffen Hautog, was der liebe Kevin damals geführt hat. Ein sehr, sehr tolles Interview. Könnt ihr gerne auf Conviews nochmal nachlesen, ist immer noch sehr lesenswert, finde ich, wo Steffen Hautog damals erklärt hat, dass die Anime-Film-Comics überhaupt nicht gut gelaufen sind und dass dieser Testballon dementsprechend geplatzt ist, und auch diesen Anime-Comic werden wir dann in Deutschland vermutlich niemals zu Gesicht bekommen. Zumindest nicht auf Deutsch. Man kann ihn sicher importieren oder nach Japan fliegen wie Johannes, zumindest wenn Corona vorbei ist. Corona war auch genug vorbei, um Film 24 im japanischen Kino dann auch tatsächlich starten zu lassen. Wir haben es schon gehört. Am 14. ist das alles rausgekommen, diese ganzen Bücher, eben anlässlich, weil man Synergieeffekt haben will. Und am 16. April ist dann Film 24 endlich, nach einem Jahr Verspätung, in Japan gestartet. Er ist sehr erfolgreich gestartet. Er hat den Franchise-Einspielrekord zum Start von Film 23 eingestellt, hat über 2 Milliarden Yen, ca. 17 Millionen Euro eingespielt und 1,5 Millionen Tickets am ersten Wochenende verkauft. 17% Steigerung im Vergleich zu Film 23. Das ist eine super Leistung. Wir haben mehr Kinosäle als jemals zuvor, beziehungsweise mehr Leinwände. 498 Leinwände zeigten Detektiv Conan Film 24. Am Startwochenende in China lief der Film auch gut an, mit ca. 14 Millionen Euro Einspielergebnis. Insgesamt am weltweiten Einspielergebnis waren 30,7 Millionen Euro circa umgerechnet, wurden an den Kinokassen eingenommen. In Deutschland, wie wir bereits gehört haben, hat davon nichts mit reingespielt und 0, 0. Null Leinwände und 0 € eingenommen. Und leider ging es nicht so gut weiter für Film 24, denn in Japan kam dann ein paar Tage, fast eine Woche später, bald die Meldung, dass in vier Präfekturen in Japan ein neuer Ausnahmezustand wegen Corona ausgerufen wird, weswegen auch Kinos da geschlossen werden müssen. Jetzt denkt man sich, ja, Japan hat ja über 30 Präfekturen und nur vier sind geschlossen, ist denn so schlimm? Ja, denn leider sind es die Präfekturen Tokio, Osaka, Kyoto und Hyogo, wo ein Viertel der japanischen Bevölkerung leben. Obwohl das passiert ist, muss man sagen, die Einspielergebnisse sind danach ordentlich zurückgegangen, aber nicht so krass eingebrochen, wie das manche befürchtet hatten. Was wohl daran gelegen hat oder was gezeigt hat, dass die Fans, die in Tokio, die Präfektur Tokio ist ja nur ein Teil dieser riesigen Metropolregion, da liegen ja auch ganz viele Präfekturen drumherum, die ebenso dicht besiedelt sind. Und zum Beispiel Chiba, Kanagawa und sowas und Yokohama. Da sind dann viele gependelt aus ihrer Präfektur Tokio raus in die umliegenden Präfekturen, haben sich den Film da im Kino angesehen. Das hat natürlich trotzdem zu einem Verlust geführt insgesamt, aber nicht zu so einem drastischen Verlust, wie man es befürchtet hatte. Das große Ziel ist ja immer noch, dass man mit einem Film endlich mal die 10 Milliarden Yen knackt. Das wäre ein Franchise-Rekord und der erste Conan-Film, der eben ein zweistelliges Milliardenergebnis einspielt. Das ist jetzt natürlich ein bisschen in Gefahr, aber vielleicht kann man ausgleichen, wenn dann der Film dementsprechend länger im Kino läuft, sobald diese Ausnahmezustände wieder aufgehoben werden. Und dass man das versucht, über den Sommer mit längeren Laufzeiten auszugleichen. Die Japaner werden sich ja schon was einfallen lassen. Und ja, immerhin, der Film in Japan läuft jetzt immerhin. Und es haben ihn Leute gesehen, er existiert. Und das ist immerhin schon mal gut zu wissen. Ja, ich muss sagen, also einerseits freue ich mich natürlich, wenn der Film erfolgreich ist und so. Andererseits natürlich, die Diskussionen bleiben natürlich. Wir haben da immer jetzt auch in Japan dort in den Präfekturen Ausnahmezustand und so weiter. Und dann ist es natürlich auch nicht sehr erfreulich zu hören, dass dann andere aus Tokio oder so dann in andere Präfekturen fahren und eben nicht Kontakte meiden oder große Wege zurücklegen, große Strecken und so. Das ist natürlich fürs Coronavirus sehr schlecht. Entsprechend da kann ich das nicht so gut heißen oder finde das auch nicht gut. Ja, wir hatten ja schon mal im letzten Podcast oder davor mal drüber gesprochen mit der Maschinerie, der Werbemaschinerie, die da hinten dran steht und die halt voll angelaufen ist und so, und dass man das auch nicht mehr hätte stoppen können, und es sicherlich nicht gewollt war, das nochmal zu stoppen. Deswegen, ja, insgesamt muss ich sagen, lässt mich das immer so mit so einer Unzufriedenheit noch zurück, dass man den so gestartet hat, so groß promotet hat. Ja, also ich, ne, als Fan wünscht man natürlich der Serie einerseits Erfolg, aber andererseits wünscht man sich auch, dass das Scheißvirus endlich zurückgeht und nicht nur in Deutschland, sondern in Japan und der ganzen Welt. Und dann ist es sowas natürlich eher kontraproduktiv. Deswegen, ja, so eine Meldung, mit der man irgendwie so, ja, lachenden Auge, weinenden Auge zugucken kann. Wo man vielleicht ein deutlich lachenderes Auge drauf werfen kann, ist Opening 53 Zero Kara Hajimite. Es startet mit Zero von Mike Kuraki. Vielleicht sogar das Opening, was am meisten hier in News-Podcasts besprochen wird, weil irgendwie schafft sie es jeden Monat, sich da irgendwie reinzumachen mit. Es wurde angekündigt und dann lief es mit dem ersten Video, was ja nur Ausschnitte aus der Episode waren. Und dann gab es das zweite Video. Was Ausschnitte aus vorherigen Openings waren, ein Best-of-Opening, was dann zu den Remastern lief, die nach Episode 1001 liefen. Und jetzt aber tatsächlich gab es dann noch ein neues Video dazu, was jetzt diesmal tatsächlich aus komplett neuen Animationen besteht, mit einigen Referenzen gespickt ist und dementsprechend, was sich viele gewünscht haben, dass man für so ein Opening zu dem Meilenstein vielleicht doch lieber ein eigenes Intro haben will und nicht ein Best-of. Ist das jetzt in Erfüllung gegangen? Es gibt jetzt ein eigenes Video. Und ich find's, ja, ganz gut, kann sich sehen lassen. Ja, dem würde ich mich anschließen. Hat mich sehr gefreut, quasi, ja, jetzt eigene Animationen zu sehen, schöne Momente zu sehen. Mir persönlich gefällt sehr, dass wir Shinichi und Ran auch sehen, wie sie da am Kai zusammen sind. Und Ran hat so eine tolle Kette da. Vielleicht hat Shinichi die ihr geschenkt. Und ja, dann haben wir so gut wie jeden Charakter auch gefühlt. Selbst Kaito Kid ist dabei. Und die Organisation und die Polizisten, also wirklich sehr, sehr viele Leute in diesem, ja, Jubiläums-Opening nenne ich es mal. Und ja, auch am Ende die Bilder, die eingeworfen wurden von Ai, von Rumi und Kuroda, haben mir sehr gefallen dann am Ende. Und dann nochmal, wie Shinichi und Ran dann am Ende da, ja, so schön ineinander versunken, aneinander gelehnt da irgendwo, ich denke mal auch an dem Kai saßen. Das fand ich war ein sehr schöner Moment. Und schön auch, wie man, wenn man aufgepasst hat, gesehen hat, am Anfang hat ja noch Shinichi diese grüne Jacke getragen über seinem T-Shirt. Aber dann in der Endszene, wo sie da am Kai sind, hatte Ran dann diese Jacke an. Vermutlich, weil es schon später am Abend war und Shinichi hat ihr die Jacke dann gegeben, weil ihr kalt war und so. Und die Detective Boys, eine der offensichtlichsten Anspielungen, standen auf so einer Sonnenuhr auf dem Pfeil drauf mit Sherlock Holmes Outfit. Und das hat ja Con früher in dem Opening auch gemacht und so. Das war schon alles ganz nett, ganz süß. Beste Szene für mich ist natürlich, wo Kokoro im Auto rumdüst und lang driftet, wo ich mir dachte, so, Ja. hat er das schon mal gemacht, irgendeinem Fall oder so? Ja, keine Ahnung. Irgendein Nein, Mietwagen aber es ist müssen ein Leihwagen. wir. Ja, genau. Ja, war auf jeden Fall lustig. Da wird sich der Leihwagen-Service hinterher freuen. Sie haben was mit meinem Auto gemacht? Ja, gab ja generell viele rasante Autoszenen. Ich glaube, der Käfer ist auch mal durchs Bild gerast. Sogar der alte Oldtimer-Käfer. Ja, also, nee, war wirklich ein tolles Opening. Hat mir auch gut gefallen. Und ich finde es echt toll, dass man dem nochmal so ein Video gesponsert hat. Wirklich nicht nur so Reopening oder, also nicht Reopening, Recycling oder so von irgendwas, sondern dass man wirklich nochmal ein komplett eigenes neues Video gemacht hatte. Das wird dem gerecht, sage ich mal, diesem Opening, das halt zur Episode 1000, die 53. ist. Mai Koraki als Künstlerin wird das gerecht. Also finde ich eine tolle Sache. So, Mai, mal sehen. Jetzt musst du dir schon einiges überlegen, wie du dich im nächsten News-Podcast mit dem Opening hier schon wieder reinschleichen willst. Die Optionen gehen dir jetzt langsam aus, aber naja. Nochmal neue Animation. Ja, nochmal. Oder neue Strophen. Gelaufen ist das Ganze eher erstmals für Episode 1002, die erste Episode war, die nach den Remastern kam. Wir hatten ja Episode 1000, 1001. Dann kam als Einstellung auf den Film die Scharlachrote Rückkehr, die Anime-Folgen, die von 5 auf 4 runtergekürzt wurden. Und am 17. April, einen Tag nach dem Film, kam dann die Episode 1002, das Mysterium in der Baker Einkaufsstraße, die Pre-Story, Magic File, Tie-In, wie auch immer man das nennen will. Früher waren es die Magic Files. Seit einigen Jahren gibt es das im regulären Anime, eine Folge, die Filmbezug hat. Diese Folge sollte tatsächlich letztes Jahr schon laufen, war schon angekündigt und wurde dann verschoben und nicht letztes Jahr noch nachgeholt, sondern eben wirklich ein ganzes Jahr verschoben bis jetzt zum Film, weil den Filmbezug, den kann man halt schlecht irgendwie anders verkaufen. Und die Details über diese Episode erzählt uns jetzt nochmal Olli. Ja, die Episode hatten wir. Sie hat Filmbezug und das merkt man auch direkt, weil wir direkt am Anfang einen, ja, Werbespot, sage ich mal, zu den, wie sie es in der Episode nennen, Tokyo World Sports Games oder irgendwie so nennen. Und das schaut sich Subaru Okiya in einer Einkaufsstraße an. Und in dieser Einkaufsstraße sind auch die fünf Detective Boys mit Sumiko Kobayashi unterwegs, weil sie im Rahmen ihrer, ja, Klassenarbeit, sage ich mal, oder gemeinnützigen Arbeit, wie man das auch immer nennen mag, dafür verantwortlich sind, eben den Müll in der besagten Einkaufsstraße, ja, aufzusammeln, um sozusagen, ja, Verantwortung zu lernen, bewusst mit der Umwelt umzugehen, so ein bisschen pädagogische Werte halt vermittelt zu bekommen. Und ja, Conan und Genta sind davon nicht so begeistert und Conan glaubt auch nicht wirklich daran, dass das irgendetwas ändern wird, dass die Kinder hier den Müll aufsammeln und die Erwachsenen ändern sich eh nicht. Die machen, werden ihren Müll wieder in die, ja, Öffentlichkeit werfen, was mich persönlich hier sehr gewundert hat, aber da komme ich später nochmal drauf zu. Ja, dann, während dieser so beschäftigt sind, sieht Ayumi eine Katze und ja, beschäftigt sich dann so ein bisschen mit ihr, was die anderen Kinder dann entsprechend sagen: Hey, wir müssten hier arbeiten, mach bitte auch mit, und spiel doch nicht mit der Katze, wer weiß, wo die herkommt. Und sie sagt dann halt: Ja, nee, die gehört jemandem, hier, guck, Halsband. Und Kobayashi erkennt diese Katze wieder und sagt: Ja, die gehört einer älteren Dame, die Chimi heißt, und die hat hier wohl früher die Straße sauber gehalten. Jetzt aktuell liegt die allerdings im Krankenhaus, ja, weil ihr Gesundheitszustand nicht ganz so gut ist. Deswegen konnte sie nicht zu Hause bleiben, ist halt im Krankenhaus, um sich da so ein bisschen zu erholen. Und ja, dann gehen die Kinder sozusagen nach getaner Arbeit nach Hause, kommen am nächsten Tag wieder und sehen, dass die ganze Straße, besonders eine Ecke, wieder vollgemüllt ist. Und ja, regen sich da natürlich extremst drüber auf, weil sie haben gestern alles so schön sauber gemacht. Jetzt ist es wieder alles dreckig. Und an dieser einen Stelle, wo halt eben der Müll liegt, sehen sie halt auch, ja, eigentlich sollte hier ein Mülleimer stehen. Da ist auch ein Schild, was eben darauf hinweist, dass man seinen Müll doch bitte in den Mülleimer werfen sollte, der aber nicht da ist. Und da wundern sie sich dann halt so ein bisschen drüber. Und ja, dann überlegen sie halt, was sie machen können. Und dann, ja, am nächsten Tag wiederholt sich das Spiel also wieder. Sie haben dann also wieder aufgeräumt und das Ganze wiederholt sich. Und dann sind sie natürlich in ihrer Ehre gekränkt und sagen: Hey, das geht so nicht. Die Detective Boys ermitteln jetzt, wer hier dieses Müllproblem verursacht. Und dann, ja, begeben sie sich zunächst mal zu Chime, der älteren Dame im Krankenhaus, und befragen sie halt, weil sie ja da sonst immer sauber gemacht hat, und befragen sie nach dem entsprechenden Mülleimer, der nicht da ist. Und dann sagt sie halt: Ja, den gab es früher, da hat sie den Müll halt immer reingeworfen. Und ihre Katze hat sie halt immer dabei begleitet. Und die ist jetzt auch gerade da, beziehungsweise Ayumi und Ai kümmern sich so ein bisschen um die. Und ja, dann erzählt die Dame halt: Ja, der Mülleimer war mal da, jetzt ist der aber nicht mehr da, weil die Leute in der Einkaufsstraße, die sind zerstritten und infolgedessen ist er wohl abhanden gekommen. Dann begeben sie sich in das Einkaufszentrum. Ja, zu so einer Art Besprechung, wo Kogoro auch dabei ist. Und ja, da prallen sozusagen zwei Fronten aufeinander. Ich sag mal einmal die Besitzer der Essensläden und die Besitzer der Nicht-Essensläden, sowas wie Fahrradladen oder Buchhändler oder so. Und ja, die beschweren sich halt, die Buchhändler und Fahrradinhaber, weil eben die ganze Einkaufsstraße ist vermüllt und das kommt alles von den Leuten, von den Essensständen, weil die Leute eben das, ja, das Essen halt mitnehmen, weil es ja to go ist und dann werfen die den Müll überall hin und das kann nicht sein und dann kommt halt irgendwie raus, dass die Inhaber des Fahrradladens und Buchhandels und so halt dafür gesorgt haben, dass der Mülleimer am Eingang, wo eben der viele Müll lag, was die Detective Boy schon zwei, dreimal festgestellt haben, die haben dafür gesorgt, dass der wegkommt, weil die dafür sorgen wollen, dass die Inhaber der Essensstände eben entsprechend dadurch umweltbewusster werden oder die Verantwortung übernehmen und dafür sorgen, dass die Einkaufsstraße sauberer wird, dass da mehr Mülleimer stehen oder irgendwie sowas. Und die anderen sehen das überhaupt nicht ein und sagen, nee, warum sind wir denn hier die Einzigen, die dafür unser Budget aufgeben müssen, was eh schon sehr knapp ist. Wir sind da ja alle irgendwie von diesem Müllproblem betroffen. Wenn, dann sollten wir da alle mit anpacken. Und die anderen Läden sagen, ja, aber der meiste Müll kommt von euch und den Essensständen und deshalb müsst ihr da mehr. Und das geht da so hin und her. Und Kokoro sitzt da auch und sagt, ja, da hier werden wir zu keinem Ergebnis kommen. So ist es dann eben entsprechend auch. Und ja, was mir gerade noch einfällt, was ich ganz am Anfang vergessen hatte, wir waren am Anfang noch in der, nicht in der Grundschule, in der Schule von Ran, Masumi und Sonoko in der Klasse, weil der Lehrer eben auch sagt, dass die World Sports, Weltsportspiele, ich kann das nicht auf Englisch aussprechen, stattfinden werden. Und ja, die Schüler sollen sich doch bitte irgendwas überlegen für die Touristen, was interessant oder attraktiv ist und die besten Ideen werden halt dann entsprechend umgesetzt. Und ja, das hat dann die sozusagen so ein bisschen beschäftigt. Und ja, dann jetzt nach dem Streit sozusagen sitzen Ran, Kokoro und Conan bei sich zu Hause, reden auch nochmal über dieses Müllproblem und ja, jeder denkt da für sich so ein bisschen drüber nach. Naja, und dann sind die Detective Boys wieder in der Einkaufsstraße, da liegt wieder der Müll und dann kommen sie auf die Idee, hey, wir bauen hier einfach eine Kamera auf und dann sehen wir, wer den Müll da immer hinwirft, weil sie vorher halt entsprechend die Leute befragt haben, aber da kam auch nichts bei raus, weil jeder hat die Schuld irgendwie wieder auf den anderen geschoben, ähnlich wie gestern bei der Besprechung und ja, deswegen Kamera. Und ja, dann stellen sie die Kamera da halt auf, ja, finden aber irgendwie da keine Aufnahmen, beziehungsweise sehen da einen Mann, der da so direkt reinguckt. Als den dann aber befragen, sagt er halt, ja, nee, ich habe zwar die Kamera bemerkt, habe mich nur gewundert, dass die da ist, aber er hat da halt keinen Müll abgeworfen. Und ja, deswegen ist dann halt die Frage, wieso liegt da Müll, obwohl die Kamera halt den Platz eigentlich filmt und man das sehen müsste. Und ja, dann stellen sie noch fest, die Kamera hat einen toten Winkel, aber das kann trotzdem nicht sein, dass das irgendwie ist, weil das nur ein Unterschied von ungefähr, keine Ahnung, sehr klein ist. Also so klein ist kein Erwachsener und auch kein Kind, dass das nicht von der Kamera erfasst wird. Und ja, da stellt sich dann eben die Frage, wer ist für dieses Müllproblem verantwortlich? Und ja, während dann in der Einkaufsstraße noch so die ein oder anderen Leute sind, zum Beispiel auch der gute Subaru ist da unterwegs und ja, Sonoko und Ran sind da auch unterwegs, Masumi läuft da auch noch ein bisschen rum und ja, so gegen Ende gesagt, die Detective Boys versuchen den Täter zu ermitteln. Es gelingt ihnen am Ende auch, aber ich sag nicht, wer es ist, um die Spannung aufrechtzuerhalten. Ran hat auch eine Idee, was man als Touristenattraktion machen könnte. Auch das sage ich in dieser Stelle nicht. Und ja, am Ende gibt es dann noch den typischen Filmbezug, nachdem alles geklärt ist, wo Sonoko dann sagt, ja, hier Sponsoring und wir sind ja Sponsor von der ganzen Spieleorganisation hier teilweise mit und schenkt den Kindern dann irgendwelche Freikarten für ein Hotel oder so, wo sie übernachten können und Ja, in diesem Hotel werden Sie dann wahrscheinlich in Film 24 übernachten. Ob wir das sehen werden in Film 24, weiß ich nicht, weil ich habe den Film nicht gesehen und sonst glaube ich auch kein anderer, weil in Deutschland liefen die nicht. Sei denn, es war jemand in Japan und kann uns das sagen. Ja, ansonsten, um die Episode zu bewerten, spreche ich hier weiter. Ist ja, was, ja, ich sag mal, was den Filmbezug angeht, bin ich ja immer etwas gespalten in letzter Zeit, was die Episoden betrifft. Und ja, hier ist es auch nicht so toll, weil wir es im Prinzip am Ende wieder haben mit dem, und wir wussten noch nicht, dass uns da. Aber es ist trotzdem ein bisschen mehr, finde ich, weil es ja schon am Anfang mit dem Werbespot ist und dann eben auch das Thema mit der Schule, dass sie sich da irgendwas überlegen sollen und vielleicht sehen wir das ja im Film dann auch noch. Das fände ich auf jeden Fall sehr cool, dass sie, wenn sie da irgendwie das in den Film mit eingebaut hätten. Und ja, ansonsten, ja, war es eigentlich vom Fall her, ja, ziemlich, ich sag mal, ich fand es sehr seltsam am Anfang, dass eben da so viel Müll rumliegt, weil eigentlich, so ist mein Eindruck, als ich persönlich in Japan war, hieß es, ja, es gibt keine Mülleimer auf den Straßen, weil die Leute in Japan alle sehr umweltbewusst sind und niemand wirft Müll in der Öffentlichkeit weg. Und das hatte mich in dem Zusammenhang sehr gewundert, dass das das Thema der Episode ist und dass japanische Menschen das ebenso machen sollten, oder? Es kommt halt wirklich von den Touristen, die in der Einkaufsmeile unterwegs sind, aber trotzdem ist das, wenn du als Tourist in einem fremden Land bist und dich dann da so saumäßig benimmst, ist auch nie so doll. Und ja, deswegen fand ich das sehr seltsam und ich fand auch die Vorgehensweise von den Leuten sehr seltsam, dass sie der Meinung sind, ja, um das Problem in den Griff zu kriegen, machen wir es noch schlimmer, indem wir den Mülleimer wegnehmen. Also, das hat sich mir nicht erschlossen. Ja. Und ja, ansonsten fand ich auch so einige andere Stellen etwas ja überflüssig, sage ich mal, so als Masumi in diese Gasse da blickt und denkt, hu, da ist jemand und dann ist da doch niemand. Also ja, und Naja, die Katze war ja da, ne? ja, aber wenn das die Katze, ich weiß es nicht, ob es die, man hat ja nichts gesehen in der Gasse, also bei Masumi zumindest, ich habe da nichts gesehen. Ich glaube, da sollte einfach gespielt werden mit Subaru, der sich da in dem Viertel die ganze Zeit rumgetrieben hat und der Katze. Ich weiß ehrlich gesagt auch nicht, also mir hat sich auch nicht erschlossen, wer jetzt genau da geguckt hat und wen sie da Ja, gespürt hat. So. ich dachte auch, es war Subaru, weil der ja später dann auch in der Gasse da nochmal war und den Fall durchschaut hat. Und ja, was ich so, also Subaru fand ich gut eingebunden in der Episode, auch am Anfang, als Ai wieder eine Aura gespürt hat und niemanden erblickt und man als Fan aber genau weiß, wer da steht, weil man ihn sehen kann. Ein bisschen unnötig fand ich allerdings dann die Erwähnung, wo Conan dann sagt, ja, und er ist eigentlich FBI-Agent, weil ich, ne, das musste wahrscheinlich für den Film sein, aber ich fand trotzdem, dass die Leute eigentlich nach so vielen Episoden das eigentlich wissen müssten, aber gut, ja, und ansonsten fand ich, ja, hat mir die Episode eigentlich recht gut gefallen und würde die hier mit einem Durchschnitt bewerten und sagen, ja, das ist eine 3 von 5 Cola-Dosen. Ja, also wenn ich da kurz mal einhaken darf zu dem Thema, was dich so ein bisschen verwundert hat, ich muss sagen, das war wahrscheinlich the most Japanese episode oder ever. Also so ganz Japan bezogen das Problem einfach mit diesem Müll, mit dieser Müllgeschichte. Ich glaube, das kann man nur irgendwie fühlen oder nachvollziehen, wenn man irgendwie in Japan lebt und Japaner ist oder so. Für uns Außenstehende, auch diese Diskussion, was du gesagt hast, da wird dann halt einfach der Mülleimer abmontiert und dann löst sich das Problem schon, um zu zeigen, ja, hier wird kein Müll mehr hingebracht, so nach dem Motto. Also das ist da so japanisch, ich weiß nicht, das wäre, wenn du irgendwie ein Anime machst über die Kehrwoche in Stuttgart oder so, ne? Oder dann immer der Nachbar kehren muss und was ist passiert, wenn der mal nicht gekehrt hat oder auch bei uns vielleicht irgendwie so, keine Ahnung, der Nachbar trennt den Müll nicht richtig oder irgendwie sowas. Vielleicht in die Richtung, wobei das im Japanischen da nochmal extremer ist. Also ich hatte das mal mitbekommen, weil ich mal als ich in Japan war, bei so einem Festival war mit so paar, das war so ein pakistanisches Kulturfest und da hatte ich mich unterhalten und da hatte einer gesagt, so, wir hatten ganz am Anfang hatten wir enorme Probleme, die Japaner, die waren uns irgendwie fast schon feindlich eingestellt gegenüber und so, sehr viel Ablehnung entgegengesprungen und dann haben die sich aber hingesetzt mit der Nachbarschaft mit der Nachbarschaftsvereinigung und so und haben dann versucht, dieses Problem zu lösen. Und es war tatsächlich so, dass das alles darauf fußte, dass sie den Müll nicht richtig getrennt haben, weil die nicht wussten, wie sie den Müll trennen sollen. Und dann haben die sich halt einfach unbeliebt gemacht, so in dem Viertel. Und dann ist ihnen so richtig die Ablehnung entgegengekommen, aber sie wussten es halt einfach nicht besser. Und ich glaube, auch hier, da hat man ja auch die Ausländer gesehen, so die dann auch in dieser Essensmeile so unterwegs sind. Und dann, da weiß ich nicht, ne, auch immer dann irgendwas essen so, und dann ist dieses Klischee, ja, der Ausländer, der produziert Müll und so. Andererseits muss man auch sagen, fairerweise, in Japan gibt es halt keine Mülleimer und man muss halt wissen, dass man den Müll wieder mit nach Hause nimmt und dass es irgendwie nicht so vorgesehen ist, dass man dort den Müll entsorgt, dass es fast keine öffentlichen Mülleimer in Japan mehr gibt. Dass es früher in Japan auch sehr dreckig war, dass da eine Kampagne kam mit Machen Sie Japan wieder sauber und so, dass die Leute erzogen wurden oder umerzogen wurden, auch ihren Müll richtig zu entsorgen und zu recyceln und so. Und das ist halt alles irgendwie sowas, das muss man wissen, glaube ich. Und ich glaube, der Average Fan aus Nicht-Japan hat dieses Hintergrundwissen nicht und auch die Idee, wie ran das Müllproblem dann am Ende löst, das ist auch so typisch japanisch. Ich glaube, von uns wird sich keiner irgendwie in eine Einkaufstasche den Müll reinpacken und da noch irgendwie was anderes. Also, oder verschiedene Mülltüten da reinhängen in die Einkaufstasche, um da den Müll zu trennen. Also, ganz, ganz was ganz Japanisches, wie ich finde, diese Episode. Deswegen, ja, natürlich sehr schwer, das irgendwie nachzuvollziehen. Ansonsten so falltechnisch, ja, war jetzt nicht so das Überragende, muss ich sagen. Mir war das irgendwie ganz schnell klar, was so dahinter steckt. Diese ganzen Subaru-Anspielungen, die haben sie ganz gut eingesetzt. Da wäre ich auch bei dir, dass auch Ei am Anfang noch so ein paar Jahre schöne Momente hatte, so mit der Katze. Und ich sehe auch so ein bisschen Parallelen jetzt zu dem Hangar-Fall, muss ich sagen, so von der, nicht ganz so, aber von der Idee oder so, geht es schon so ein bisschen in die Richtung, dass es jetzt nicht wirklich einen großen Kriminalfall gibt. Dass sie auch irgendwie ihre Momente hat, wo sie sich beobachtet fühlt und Subaru halt eine Rolle spielt. Aber im gesamten 3 von 5 Mülleimer kann man vergeben. Im nächsten News-Podcast sprechen wir dann über den Dreiteiler, der nach der Episode 1002 lief. Episode 1003 bis 1005, das Perfect Game in 36 Quadraten, Teil 1, 2, 3. Die ersten Teile sind jetzt schon gelaufen am 24. April und wenn ihr den Podcast am Sonntag hört, am 1. Mai gestern. Und der letzte Teil kommt dann nächste Woche am 8. Mai. Wir besprechen die Episoden ja immer, wenn die jeweiligen Teile alle gelaufen sind. Und deswegen kommen wir auf den Dreiteiler im nächsten News-Podcast zu sprechen. In Bezug auf kommende Episoden gibt es deswegen auch noch keine großen Informationen. Auf Wikipedia und der japanischen Wikipedia ist wohl aufgetaucht Informationen über eine Filler-Folge, die danach laufen soll, als Episode 1006 mit dem Titel Wer hat das Gift reingetan? In die Richtung muss man sehen, ob diese Information irgendwie stimmt oder nicht. Ich kann mir aber vorstellen, dass durchaus erstmal nach diesem kanonischen Dreiteiler, der 1003 bis 1005 ist, aus Band 97, dann erstmal wieder ein paar Filler- und Remaster-Folgen kommen. Aber dazu haben wir dann im nächsten News-Podcast auch nochmal mehr Informationen. Und damit sind wir auch am Ende dieses News-Podcasts angekommen. Ha, ja, es war mal wieder viel zu besprechen, viele interessante Themen und endlich sind wir diesen Bergfilm 24, den wir seit einem Jahr mit uns rumschleppen, in Japan zumindest, ist jetzt endlich durch. Aber ich kann mir vorstellen, dass es auch gerade in Deutschland Film 24 auch in kommenden News-Podcasts begleiten wird. Ich hoffe, ihr begleitet uns dann auch durch diese Podcasts. Ich bedanke mich mal wieder fürs Zuhören dieses Concast News-Podcasts. Dann verweise nochmal auf unsere Projektseiten. Auf connews.org halten wir euch über die neuesten News im Laufenden. Auf connwiki.org findet ihr ein tolles deutschsprachiges Wiki um alle Sachen mit Detektiv Conan, Magic Kaito und Gosho Aoyama, an dem sich jeder beteiligen kann. Wenn ihr auf sowas Bock habt, dann schaut da gerne mal vorbei und schaut nach, wo ihr vielleicht euer Wissen ergänzen könnt. Auf connforum.org findet ihr ein tolles Forum, wo ihr euch mit Gleichgesinnten austauschen könnt, wo auch jetzt, wie gesagt, der Forum Charakter Contest 2021 stattfindet. Wie gesagt, wenn ihr jetzt am Sonntagmorgen diesen Podcast gerade hört, dann läuft noch die erste Gruppe und da könnt ihr euch dann noch beteiligen. Und das macht immer ganz viel Spaß und da könnt ihr jetzt auch im kommenden Monat viel Spaß mit haben. Auch über den Charakter-Contest diskutiert wird auf unserem Discord-Server. Den findet ihr unter connews.org/discord. Da findet ihr einen Invite-Link, um euch da mit Leuten austauschen zu können. Auf Social Media findet ihr uns auf facebook.com/connews, twitter.com/connews, instagram.com/connews und youtube.com/connews. Da findet ihr auch den Livestream, wo wir die Gruppen ausgelost haben zum Charakter-Contest. Wenn ihr das also nochmal euch nachträglich anschauen wollt, da findet ihr das VOD. Unterstützen geht per Kauf über unsere Amazon-Reflinks, wenn ihr unseren Discord-Server mit Nitro boostet oder wenn ihr auf unserem Patreon-Account patreon.com/connews einen kleinen Beitrag leistet. Von diesem Geld sehen wir nichts, aber es hilft uns, unsere Serverkosten zu decken. Ich bedanke mich fürs Zuhören, sage Tschüss, bis zum nächsten Mal. Tschüss, macht's gut. Ja, ich verabschiede mich auch. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht hier heute mit euch allen und ich wünsche euch Hörern und auch uns noch viel Spaß beim Charakter-Contest. Ja, tschüss und bis zum nächsten Mal, wenn wir dann wieder über Opening 53 sprechen. Oder auch nicht. Oder Film 24. Oder auch nicht.